Tut mir leid, Befehl von Langfeld. Ich soll hier rausgehen. Kein Grund dafür, ist so zu langweilig, meint er. Ja. Hab ich jetzt halt verraten? Mann, Kinder, ey, das ist nicht an mich. Das ist total spannend. Geheimnisse. Werkspionage. Ey, du sagst es jetzt hier und morgen hören wir auf KISS FM. Ich meine, wenn wir jetzt hier über Kollegen herziehen, irgendwie dann haben sie die geklaut. Wie was? Wenn wir jetzt so über Kollegen herziehen, so privat, dann wird das ja auch nicht gleich. Mach ich doch nicht. Ach so. Ja, nee, ach so, das war jetzt echt Betriebsgeheimnis. Ja, aber ansonsten ist Shadow schon ein großer, oder? Er ist schon ein riesengroßer. Ein riesengroßer. Riesengroßer. Hast du super gehört, dass Godzilla jetzt einen Stern auf dem Hollywood-Dingstag bekommen hat? Nee, wir haben die da mit dem Fußabdruck gemacht. Oder hat die Handabdruck, ne? Ich stand im Online, ich spiele online. Die Spinnen. Godzilla haben jetzt irgendwie den Amis fehlt so ein bisschen Realitätsbewusstsein. Hier ist der Godzilla. Godzilla for President. Zack, der nächste. Naja, gut. Achso, ich muss jetzt auch dazu, sonst kriegst du ihn hier nicht raus. Ne? Ja, so ein bisschen ist schon irgendwie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich hoffe auf Arnie, dass der Präsident wird und dann wird alles wieder gut wahrscheinlich, oder? So, Kinder, schöner gleich hier Spitzen anfangen oder wollen wir nochmal hier ein bisschen Deppenanfang machen? Wo ist denn jetzt hier Deppenanfang? Deppenanfang, an die Scheiße, krieg ich jetzt da nicht hin, ne? Deppenanfang, doch, krieg hin! Schön, hier, Deppenanfang, genau. Achso, wo ist denn das hier? Oh, Track 56. So eine CDs, die will man haben, oder? Mit 56 Tracks. Spitze. Spitze, Kollege. Teamwork. So, dann können wir jetzt hier, dann lege ich hier los und dann jetzt, Kinder, ihr hört mal schön zu, nach dem Duff, das finde ich echt, also das ist wieder ein gebauter Anfang, bringt mir richtig was bei hier, nach dem hier, schwupp. Da, ah, da jetzt toll zur Sache. Da könnt ihr schon eure kleinen MP3-Recorder anschmeißen. So, los geht's. Berlin spricht zur Zone. Spitze, oder? Schon mal ein super Anfang. 1A. Boah, das kriegt keiner hin. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi. E da questi fatti io sono innocente come Dio sulla croce. Credetemi, e questo Gesù è mio fratello. Io ho voluto bene a tutti. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Di ballare cambia il capello, verso il cervello e girami la ruota. Una parola, vivi tu se il lavoro e la libertà, ritorneremo. Kinder, ist das nicht super Musik? Chlorofog 2.0. Findet man easy im Internet. Kann man sich irgendwie die ganze CD runterladen. Seltsamer italienische O-Ton-Quatsche. Wäre toll, wenn man es verstehen würde. Seltsame, total schicke italienische Gesänge. Wäre toll, wenn man sie verstehen würde. Und darunter dann so nochmal wieder seltsame Electronics Chlorofog 2.0. Also C-L-O-R-O-F-O-L-K. Chloro mit C, ohne H und so. Chlorofog 2.0, muss man glaube ich bloß bei Google einnehmen. Schwupp, kommt man zur Seite, kann sich irgendwie echt eine super, super Platte runterladen. Und weil wir jetzt gerade bei Musik sind, so ich wackel da schön Ete Petete hoch zu meinen Postfächlein und, scheiße. Und das ist ja so ein total aufwendig verklebter eine Brief von Lieschen und wie heißt die andere? Scheiße, jetzt hab ich den Brief ja nicht. Elisabeth und Antje, die sich dann als Band A Spoon Called Frank, oh nicht schlecht, nennen. Und dann sind da so zwei CDs hier drin. Ich hatte ja 10 Minuten vor 10 hier zur Sendung gewesen, hatte ja keine Zeit mehr, richtig anzuhören, hab bloß mal kurz drin gehört und bin überzeugt davon, das ist großartige Musik. A Spoon Called Frank erinnert so leicht an The Shakes oder auch ein bisschen an die vermoosten Flöten. Eine seltsame, so hochsympathische Girls, reduzierte Lo-Fi Girls Band. Und da hören wir jetzt mal rein. Und dann würde ich verraten, worum es hier in der heutigen Sendung gehen soll. Jetzt mal alle zurücklehnen und total schicke Kinder, fick die scheiß Musikindustrie, total schicke, quasi selbstgemachte Platte, die vertrieben, zwei CDs, die vertrieben wird über Ugly Dog Records. Da müsste man dann nochmal im Internet ein bisschen recherchieren. Ihr könnt mir vorstellen, dass wir davon demnächst öfter was hören. A Spoon Called Frank mit, wie heißt der Song? Nummer 13, dachte ich mir, ist eine gute Zahl. Ich hab's, wie gesagt, noch nicht so richtig gehört, nur mal kurz drin gehört, aber I'm quite sure ist super. The Balance I Need, A Spoon Called Frank. I do my homework on my own lightly rag table. Tie up my shields on my own since 12 years, but does that mean there's nothing left to do? Of course I'm independent, not inhibited by friendship, but still I'm not able to wear a smile on my face like we see in advertisements. We actually dislike. Confusion of the brain, prepare. Obama. Tut mir leid, zum Schluss ist nochmal Chlorofog ein bisschen reingefahren. The Balance I Need, Spoon Called Frank. Ja, das ist doch prima. Na, das ist doch schöne Musik. Schön war schön gewesen. So, Kinder, Spoon Called Frank. Naja, Spoon Called Frank und Frank aber mit PH und hinten C. Und sonst, wenn man das so zusammen Spoon Called Frank irgendwie in Dings einhebt, dann findet man das auch. Oder www.spooncalledfrank.de.vu. Spoon Called Frank, aber P-H-R-A-N-K-A-N-C. A-N-C, so Mandela-mäßig, Südafrika. Ihr wisst schon, weiß Löwin Henning Mankel. Naja, ja, will jetzt irgendwie, ha? Spoon Called Frank, da sind glaube ich auch drei Songs zum Runterladen. Ansonsten denke ich, kommen wir demnächst in der Zeit ein bisschen Zeug von diesen Mädels zu spielen. So, dann kommen wir mal hier zur Sendung. Na, hier ist ja schon wieder voller Alarm. Alle rufen an und keiner weiß warum. Oder hast du denn eine Vorstellung, warum du hier anrufst? Hallo? Nee, haha, ich bin 16. Deswegen habe ich die gute Recht, hier anzurufen. Ach, ich habe auch total zwei, also Spitzen 16. Wie alt bist du? 16. Genau, echt, oder? Ja. Oh, ist das schrecklich. Nee. Wieso denn nicht? Ja, warum? Naja, weil, nee, das musst du doch wissen. Ich kann mich ja noch daran erinnern, wie schrecklich das ist, aber du musst es doch wissen, du lebst da drinnen praktisch gerade, in deiner schrecklichen 16-Jährigkeit. Nee. Bob, Peck, wie bist du denn? Bist du des Englischen halbwegs mächtig? Nee. Doch. Was denn, echt? Ja. Ja? Ja. Denn übersetzt doch mal, Meatballs for everyone. Meatballs for everyone! Was ist ein Meatball? Meatballs! Meatballs! Meatballs! Sag mal! Na, Fleischbällchen! Ach so. Oh. Ja, ist okay. Nee, dann machen wir gleich mal Schluss hier. 16 und dann nicht mal ein bisschen Englisch können. Hallo? Hi, Kutner. Wer bist denn du? Bist du auch 16? Nee, ich bin 17. Ich hab aber eine Frage. Echt? Ich hab so ein tolles Lied aber für 16, ja, yeah, ja. Yeah. Nee, pass auf, ich hab Sweet Little 16 heißt das. Das erzählt davon, warum 16 Jahre alt sein so toll ist. Weil man nämlich Scheiße machen kann, ohne verhaftet zu werden. Aber doch nicht mehr mit 16. Doch, Bob Peck singt das! Doch, aber kurz, dann kannst du mir eine Frage beantworten. Nee. Ich will Fanny von dann wissen, der hat ein Buch rausgebracht, aber das will ich wissen, wie das heißt. Na, ein Buch. Der hat 4 Bücher, 5, 6 Bücher rausgebracht. Dann sag mal ein paar. Sag mal, dich ereilt aber auch ein bisschen spät. Sag mal ein paar. Na, eins zum Beispiel, also das Neue heißt Neues von Gott. Na siehst du, mehr wollte ich doch ja nicht wissen. Mehr wollte ich doch ja nicht wissen. Sag mal, bin ich hier die Auskunft oder was? Das ist eine Gebührenpflicht, die Telefonnummer sollte ich dann hier einrichten. Nein, aber du bist ja 090, was? Du bist ja der Kumpel von Franny von Dannen, oder nicht? Naja, das hat ja damit gar nichts zu tun. Aber der Kumpel könnte wissen, wie das neue Buch heißt. Naja, aber das kann man doch irgendwie ganz selber machen, indem man sich irgendwie im Internet irgendwo nachkickt. Ja, aber wenn man nicht so gut lebt, lesen und schreiben bei kann. Bei Libri.de. Wenn man nicht so gut lesen und schreiben kann. Dann fragt man ihn. Oder geht einfach im Buchladen. Oder geht im Buchladen und sagt, Fanny van Dannen. Ja, das werde ich jetzt als nächstes machen, dass ich lese. Ja, das hättest du vorher machen können. Ach so, bist du der Analphabet immer noch? Ja, genau, der kann. Mensch, sag mal, wir haben doch schon vor einem halben Jahr darüber geredet. Du kannst immer noch nicht schreiben. Jetzt aber mal ein bisschen husch, husch, husch, husch, husch, husch, husch. Ja, ich beeile mich. Geh doch mal aber ein bisschen zügig. Hast du denn schon Fortschritte gemacht? Na klar, also ich kann schon lesen wie in einer 6. Klasse mit 17. Nein, echt? Ja. Kannst du lesen wie in einer 6. Naja, dann geht das doch. Ja, aber auch noch nicht so gut. Liest du denn irgendwas? Na, zur Zeit lese ich nur Zeitungsartikel. Ach so, warum nicht? Weil du einfach ist und... Ach so, aber irgendwie so, was gibt's denn an guten Geschichten, was man gut lesen könnte? Vielleicht so Sherlock Holmes, aber die sind dann auch ein bisschen lang wahrscheinlich immer noch, oder? Fanny van Dannen, das Buch hat mir gefallen, deshalb will ich... Ach so, na natürlich, Fanny van Dannen zum Lesen lernen. Genau. Ist ja auch spitze. Deshalb. Ich weiß ja nicht, was das kostet, das ist doch wieder nicht so billig. Na und? Drück mal nach, ja? Ja, guck mal nach. Lässt du jetzt mir Geburtstag schenken oder was? Nee. An der Weihnachten, wa? Weihnachten, genau, meine ich ja. So. Dann kicke ich jetzt mal nach, was das kostet. So. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. So. 14,90. 14,90. Und wie hieß das nochmal? Neues von Gott. Neues von Gott, kannst du sogar diktieren, so buchstabieren, dass er sagt? Wieso Neues? Ach so, echt? Willst du das jetzt aufschreiben? Ja, warte mal, Neues krieg noch hin. Sag mal, verarschst du mich? Gut, damit mache ich keine Scherze, echt nicht. N-E-U-E-S? N-E-U-E-S. Ja. Das ist Neues. Ja, das krieg ich unter so, hätte ich mal so hingekriegt. Von V-O-N? Und G, wa? Und dann Gott, G-O-T-T. Was war 17? Nee, 14. 14,90. Ja, er ist ja kein Halter. Und dann nimmst du noch Komm in meine Arme. Für 12,40. Komm in meine Arme, sie kriegst sogar nur so hin. Echt? Ja, sag ich dir mal, komm kann ich so ja schreiben. Also K, O, M, M, ne? Genau. Das ist ja dann schon alles. Und Arme, A, A, R. Ja. Hm? Ja. E. Genau. Siehst du, ein bisschen kann ich schon. Super. Super. Ja. Ich hab letzte Woche schon immer probiert, aber ich bin nicht einmal durchgekommen. Ah, naja, so ist es eben. Ja, ja. Also manchmal ist es eben so. Das ist total hartes Leben. Aber bei so einem feinen Mensch wie dir, gerne an. So, Freundchen, wie heißt du denn überhaupt nochmal? Philipp. Oder Kirsche, ist mir egal. Was, oder was? Kirsche. Ja, bei Kirsche. Ach so, weil du Philipp Kirsch heißt, Kirsch. Kirsch, Jean-Philipp Kirsch sogar, ganz genau. Mein lieber Scholli, kick mal einer an. Vornamensmäßig bist du ja in Sud ausgestattet. Ja, und was machst du heute? Was ist heute Philipp, dein Thema? Naja, wollte ich jetzt, weiß ich noch nicht. Na, ich mache ja immer noch Top 10, die Bestenliste. Und jetzt überlege, was für eine Bestenliste ich jetzt hier neu anfange. Ach, hast du eben die Musik gehört? Die beiden Mädels. Ja, bin ich extra nochmal zurückgelaufen, weil mein Telefon ist woanders. Musste ich extra nochmal zurückgelaufen. Ich kann ja nur immer so halb... Radio ein paar Meter weiter ja. Weg und Telefon, wisst ihr? Aber Spitzenmusik, oder? Ja, siehst du, und dann brauche ich noch, wo kriege ich das her, sauber machen? Wisst ihr, welche Musik meint? Ja, ich meine, das weiß ich auch nicht. Ja, wenn ich das nochmal spiele, musst du das mitschneiden. Ja. Und ansonsten heißt die Band die Körper der Einfalt. Ja, da musst du. Aber weiß ich auch nicht, wo das gibt. Wo nochmal diktieren, bitte? Ist alte Zonenmusik. Ach, echt jetzt? D-I-E? Warte, kurz, jetzt haut der Stift du immer nicht hin. Also, D... I-E? I-E, ja. Also die? Ja. Dann K? Hm? Ö? Hm? R? Hm? P? E? R? Ja, jetzt bin ich kurz nicht mit die Kombi. Also. K-O-R oder Ö? K-Ö-R? Hm? P-E-R? Hm? Okay. Und noch mehr? Körper? Ja, dann nochmal der, D-E-R. Ja, die kriege ich auch schon hin. Und dann Einfalt. E-I-N? Hm? F? Hm? A. Hm? L. Hm? T. Ey, ich danke dir. Die Körper der Einfalt. Ey, du bist spitze, Kuttner. Na, wem sagst du das? Ja. So, ich sage einfach so, Mensch, Herr Kaminski war nicht, Herr Kapielski. Kapielski, ja, der ist auch genau. Prima. So. Und dann wisst ihr, was ich letztes Mal meine Deutschlehrerin gefragt hat, was nee. Das für eine Face heißt. Hat sie nicht gewusst. Hat sie nicht? Hat sie nicht gewusst? Hat sie nicht gewusst. Mein... Muss ich erst mal nachschlagen. Echt? Ja. Kick mal an, ich schreiben können, aber die Englischlehrerin fertig machen. Oh, nicht schlecht, oder? Jo. So, Freundchen. Okay, man hört sich, oder? Philipp, dann danke dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Wir machen jetzt hier erst mal wieder eine 1A-Spitzenmusik und dann machen wir, was machen wir dann? Dann machen wir Top 10 der, fangen wir gleich, Top 10 der Frauensorgen. Die 10 tollsten, 10 realistischsten, 10 dominierenden, 10 wichtigsten, 10 ernsthaftesten, 10 wirklichsten. Und das ist natürlich gerade ihr, die ihr Sweet Little Sixteens seid. Für euch ist es total wichtig, mal in der Realität anzukommen und das kennenzulernen. Einerseits, was die halbwegs männlichen 16-Jährigen betrifft, dass die mal diesen Universum, diesen Kosmos, diesen geheimnisvollen Kosmos der Frau kennenlernen und für aber eben auch Frauen, die sagen wir ungefähr auch so 16 sind, auch kennenzulernen, was jetzt auf sie unter Umständen noch zukommt, was die Sorgen der Frauen sind. Also die Top 10 der Frauensorgen wird hier heute hergestellt unter dieser Telefonnummer, die Top 10 der Frauensorgen. Wer hier anruft, sollte da halbwegs kompetent sein, sonst fliegt er raus. Wartet, ich rufe die Waldtelefon. Oder noch schlimmer, dann nimmt Gerald Kötter-Heinrich, macht der hier Gesichtskontrolle. Und dann kommt man hier nicht einfach so in die Sendung, dass man wink sagen kann, sondern dann wird man vorne gleich rausgeschmissen. So, die Top 10 der Frauensorgen, Frauensorge ist unser heutiges Thema hier. Das ist die Telefonnummer nach Nachrichten dann irgendwann. Wartet, ich rufe die Wald... Ihr könnt euch aber schon mal praktische Gedanken machen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Instituto Nacional Indigenista, México. Super, der Mexikaner macht schick Musik und der Hörer verzweifelt, spitze. Naja, jedenfalls, Kinder, ihr wisst ja, das ist nicht das Unwichtigste. Ich hab viel Spaß dabei. So, der Kollege Kötter-Heinrich, naja, wobei der irgendwie der... Mir hat es sehr schön gefallen. Wie der griechische Panther im Käfig hin und her. Ja, aber nicht wegen der Musik, mein Gott. Nicht wegen der Musik? Nein, natürlich nicht. Ist doch tolle Musik, oder? Ja, das ist wie wo aus hört einem man sowas heute noch? Ich weiß nicht, ich höre sowas ja kaum. Aber was ist so eine Formulierung hier? Wie aus einem Guss? Was soll denn der? Die hat ja mit Musik nichts zu tun. Aus einem Guss. Die haben zusammengespielt. Weißt du, da merkst du, das sind... Das ja, aber dann nimmst du irgendeine Beliebige... Wie aus einem Guss. Nur um dich wichtig zu machen. Eine blöde Formulierung irgendwo. Woher? Ja, ich sehe direkt, wie diese Combo da irgendwie in Mexiko irgendwie die Berge runterkommt und eine Herde Berchtziegen zum Schlachten führt und dann ist irgendwie erst richtig Spaß. Du hast auf Böhmen getippt. Ja, erst, zuerst. Zuerst. Warum nicht? Kann man doch drauf kommen oder Mexiko nicht? Mexiko war das. Ja. Mexiko. Hier, ich kann doch mal die Ansage spielen, dass du einfach mal auch ein bisschen Bescheid wisst. Hör mal jetzt hier hin, genau, so war nämlich die, also war total klar. Ich finde das sowieso am allerbesten Musik, die ich selber ansagt. Das ist so eine Musik. Ja. Instituto Nacional. Naja, jetzt müssen wir nochmal, weil du wieder, Instituto Nacional, jetzt sei doch mal ruhig. Instituto Nacional Indigenista. Genau. Indigenista sind das nicht irgendwelche Für indigene Völker. Guerillakrieger? Gewissermaßen nein, für Ureinwohner. Ach so. Okay. Indigen. Ah, ja. Sag mal, du liest Sloterdijk, da müsstest du doch wissen, was indigen heißt. Instituto Nacional Indigenista. Mexiko! Wumm, und dann geht's los. Und dann ging's los. Mexiko, was heißt Mexiko? Könntest du das mal übersetzen? Mexiko, was Instituto sonst? Instituto Nacional Indigenista. Mexiko! Wuff! Nicht schlecht, oder? Sag mal, da wird einem den ganzen Tag rund um die Uhr auf allen Sendern total beknackte Musik um die Ohren geknallt. Was wäre denn, wo denn? Was da überall. Ach ja, natürlich. Und da muss ich selber praktisch in den Sender hier kommen, um selber mal schöne Musik im Radio zu hören. Instituto Nacional Indigenista. Mexiko. Wuff. Nicht also schlecht, schön, ja. Dass es solche Leute wie dich so noch gibt. Eine Musik. Weil, wo wären wir denn so sonst? Eine Musik, genau. Ja. Die hat so ein, Ethnologe. Ja. Hat diese Musiken auf seiner Internetseite, stammt, hingestellt, da hat die alle runtergeladen. Selber gesammelt. Ja. Und dann da hingestellt und ich wieder runtergeladen. Und das, im Radio gespielt. Ja. Toll. Ja, das ist gut. Internet so. Ist supi. Vorbildlich. Genau. Das, also ich unterstütze das auch. Hast du uns denn schöne Nachrichten mitgebracht, Gerald? Ja. Wie steht's denn in der Ukraine? Sind nie schön. Was soll das denn? Wie sieht's? Was macht denn die orangene Opposition in der Ukraine? Was weiß ich? Da blockiert irgendwer irgendwas. Hat die Gespräche mit der Regierung abgebrochen? Hättest du sagen können? Ja, natürlich. Weil die nämlich verzögert. Also ja. Oder weil die Opposition sagt, dass die verzögert. Ja, genau. So dass die jetzt wieder wichtige Regierungsgebäude blockieren. Ja, hättest du das sagen können? Hätte man schön sagen können. Hätte ich dir jetzt, pass auf, dann hätte ich dir jetzt hier diesen großen Auftritt versaut, dass du das irgendwie alles, was du gerade gesagt hast, das war kein großer Auftritt. Mehr oder weniger gerade abgelesen hast. Das war kein großer Auftritt von Ach, mir. Sicher, man hat es doch gehört, wie du dich dabei gefühlt hast. Mexiko! Mexiko. So, jetzt geht's aber hier los. Jetzt müssen wir wieder ernst werden. Versuch mal ein bisschen ernst in deine Stimme einzuhalten zu lassen. Oh, komm mal noch auf. Folteraffäre in der Bundeswehr. Folteraffäre in der Bundeswehr, bin ich dabei. Heimatschutz. Heimatschutz, wir haben zurückgetreten. Was soll's? Naja. Bombardier! Ja, natürlich, das ist natürlich ein explosives Thema, schon klar. Klingt ja echt wie eine Vereinigung von Rechtsradikalen, oder? Ja, natürlich. Naja. Wenn Fritz in Eberswalde, dann 100,1. Fritz Info. Ey, was für eine, was man hier alles machen muss, ey. Wetter vorlesen. Dann lese ich euch jetzt hier mal Wetter vor. Im Laufe der Nacht erwarten uns immer mehr Wolken. Gegen morgen kann es dann im Süden etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 und minus 1 Grad. Morgen bleibt es bis zum Nachmittag bewölkt, trübe und regnerisch. Später lockert es dann ein bisschen auf. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich. Schwere Geburt. In der Folteraffäre bei der Bundeswehr geht das Verteidigungsministerium neuen Vorwürfen nach. Beide Fälle sollen sich in Baden-Württemberg zugetragen haben. Morgen wird sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit den Misshandlungsvorwürfen befassen. Der Bahntechnikkonzern Bombardier will weltweit tausende Stellen abbauen. Laut der Berliner Morgenpost wird das Unternehmen morgen im kanadischen Montreal Details bekannt geben. Im brandenburgischen Hennigsdorf sollen 550 Jobs gestrichen werden. In der Ukraine hat die Opposition die Gespräche mit der Regierung abgebrochen. Sie wirft ihr Verzögerungstaktik vor. In der Hauptstadt Kiew blockieren Anhänger der Opposition wieder wichtige Regierungsgebäude. In den USA tritt Heimatschutzminister Rich zurück. Das hat er am Abend in Washington bekannt gegeben. Nach der Wiederwahl von US-Präsident Bush ist Rich der siebte Minister, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin bleiben nach 4 Spielen um den ULEB Cup weiter ungeschlagen. Die Berliner gewannen die Spitzenbegegnung beim griechischen Club PAOK Saloniki nach Verlängerung mit 94-88 und übernahmen die Tabellenführung in ihrer Gruppe. Ist das laut, verdammte Hacke. Ich hab ja was hinter mich dafür. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Findest du manchmal auch so Meldungen so schön, wie zum Beispiel, dass die Morgenpost, weißt, dass morgen Bombardier Details bekannt geben will? Ja, das finde ich immer ganz weit vorne. Da sind die auch ganz versessen drauf, diese ganzen schön, Leute. Oder? Ja, ja, die haben, glaube ich, echt totale Kanada-Connection. Das verstehe. Ja, Gott sei Dank. Gerald, vielen Dank! Ja, bitteschön. Danke, bis später dann. Ja. Advent, Advent, mein suppender Hautausschlag in der Kniekehle brennt. Total. Tommy Wosch kehrt zurück. Auf die Bühne des Big Eden Berlin. Best of Woschs Woche? Ein Bühnenprogramm mit Tommy Wosch und Michi Balzer. Wir haben da also die schlechtesten Witze nochmal zusammengesammelt. Best of Woschs Woche. Die Pointendichte, die liegt da bei 2 Lachern pro Satz. Freitag, Samstag und Sonntag. Jeweils um 20 Uhr im Big Eden Berlin am Kudamm. Und der Michi Balzer, den stecke ich dann in seinen eigenen Sack. Und im Radio dreiste Musik. Fritz! Instituto Nacional Indigenista, Mexiko. Signor Edda! Sì! Edda! Sì! Faccio un respiro profondo! Lo faccio! C'ho l'angoscia! C'ho l'angoscia! Signora! Sì! Lei! Sì! Mi deve dire! Sì! Dei titoli di canzoni molto famose! Nina nina na bambini liare, nina nina, nina bambini. Ach, super Musik, oder? Chlorofog 2.0. Chlorofog findet man irgendwie im Internet, wenn man Interesse hat. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Gerald, kennst du dich eigentlich aus mit Frauensorgen? Ja, dann komm her. Ja, da hinten. Ja, leichtsinnig, mein Lieber. Hättest den Kopf geschüttelt. Wäre super gewesen. Wärst du fein raus. Aber so? Wenn du jetzt sagst, du kennst dich aus mit Frauensorgen, ich mache heute Top 10 Frauensorgen. Hast du gleich einen Vorschlag, was eine klassische Frauensorge ist? Oh, jetzt nicht zu viel sagen, sonst gibt's gleich wieder Kloppe. Naja, die klassische Frauensorge. Top 10 der Frauensorgen. Ein Ranking, möchte ich mal fast sagen. Ja, eine Sorge ist, denke ich. Ich meine, willst du noch kurz überlegen, bevor du hier so extrem rumstotterst? Dann würde ich zwischendurch irgendwie noch was sagen. Das ist nämlich das heutige Thema. Also, die wollen sich gerne wohlfühlen, so. Das ist ja keine Frauensorge, eine klassische Frauensorge. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, ist das. Eine klassische Frauensorge ist, ich hab nichts anzuziehen, zum Beispiel. Naja, das spielt ja mit rein. Naja, es spielt mit rein. Jetzt wär doch nicht so, mach doch nicht so ab. Ich hab schon wieder einen Oberbegriff gefunden. Ja, jetzt keine Oberbegriffe, ja, sondern es geht um die Wahrheit ist konkret. Die Wahrheit ist konkret, sagt Lenin. Ja, Lenin. Ja. Ja, aber Sloterdijk sagt auch nicht viel anderes. Ja, außerdem, genau. Außer dass es ihm selber auch schwerfällt, konkret zu sein. Du hast überhaupt keine Ahnung. Warum moderiert er immer im Autohaus? Hast du das mal gesehen? Philosophische Duett? Weil er da irgendwie unter der Hand irgendwie 10.000 Euro extra kriegt wahrscheinlich. Was weiß ich. Na spitze. Willst du mit Philosophen zu tun haben, die 10.000, die darum besorgt sind, 10.000 extra zu kriegen? Hey, ich bin hier seit etlichen Jahren auf dieser Welt und der Hase läuft so scheiße. Kriegst du 10.000 extra? Nee. Nein, natürlich nicht. Naja, siehste, darum bist du so sympathisch. Ja, sieh zu, dass du dabei bleibst. Wenn du jetzt 10.000 extra kriegst, dann kriegst du aber von mir einen Holzflock ins Herz geschlagen. Ja, dann siehst du mich sowieso nicht mehr wieder. Naja, logisch sehe ich dich dann nie wieder. Oder wahrscheinlich nur noch im Fernsehen. Ja. Und Frauen bei Stefan Raab als Sidekick. Kenn ich nicht. Sidekick kennst du nicht? Nein, kenn ich nicht. Was ist das? Naja, als Depp vom Dienst. Aber 10.000 extra. Was 10.000 extra? Wofür denn jetzt? Na, weiß ich doch nicht. Ja, hast du da gesagt? Ich krieg ja nicht, weil ich muss hier um jeden dafür. Euro muss ich hier kämpfen. Na, ist doch richtig so. Und wieso ist das denn ist richtig schön. So? Nee, ist scheiße. Ach. So eine Spitzenkräfte wie du sollten anständig bezahlt werden, finde ich. Ja. Anständig bezahlt, aber nicht 10.000 extra. Wieso denn nicht 10.000 extra? Da fängt an. Ja, aber nicht an. Für VW. Wie? Ja, kann ja, man VW ja ist ein klassisches Nazi-Auto. Wieso das denn? Naja, warum? VW und Autobahn. Ja, natürlich. Kraft durch Freude. Ja, es stimmt. Genau. Ach Gott, das ist die Erfindung des vergessen. Urlaubs. Ja, mein Gott. Genau, mein darf Gott, man nicht vergessen. Oh Gott. Naja, mein Gott, muss man da moderieren? Ja, dass man den Wolfsburg überhaupt Mensch, frei rumlaufen naja, darf. Naja, richtig. Ich finde, der soll aus dem Chaika-Autohaus oder Zastava, das rumänische Luxusauto, von da soll er moderieren. Ja. Von so einer abgewetzten Ledercouch. Du hast doch selbst mal fürs Fernsehen. Du hast doch selbst mal fürs Fernsehen gearbeitet und hast mir hier vorgejammert, dass man da eben so von wer weiß was abhängig ist. Da kann man nicht alles selber so machen, wie man will. Naja, genau, darum ist es ja auch zu Ende gegangen. Ja, eben. Naja, genau so ist es. Ja, das finde ich konsequent. Naja, aber warum jetzt bei Slaughterline nicht zu Ende? Das hab ich aus dem Autohaus moderiert? Nein, schade eigentlich. Sag mal echt. Hätte ich ja mal gerne. Hey, heute guckt ja Sprechfunk aus dem Autohaus aus dem Fürst-Skoda-Haus in Fürstenwalde. Das müssen irgendwie so einen alten, klapprigen mexikanischen Pritschenwagen. Ja, so weit wäre der Spitze. Die Inder haben tolle Autos. Ach was? Ja, die haben im Grunde zwei Autotypen. Ein Chefauto und ein Volksauto. Ja. Und haben ja irgendwie so Einfuhrbeschränkungen oder irgendwie extrem hohe Zölle, sodass man nur ein paar so Mercedes sieht. Die sind aber extrem teuer von so Millionären, die dann wirklich total dicke Geld haben und gerne mal $150.000 ausgeben für ein Auto. Und das Chefauto, aber ansonsten da fahren da nur zwei Autos rum. Und in das Chefauto, da passen dann im Grunde 50 Leute rein, aber fährt nur einer. Nee, das sieht aus wie so ein alter Volga, aber kennst du auch nicht, wie ein alter Volga aussieht. Naja, auf jeden Fall so 15 Jahre mäßig. So 15 Jahre mäßig. So runde Formen, eben so ein bisschen stromlinienförmig. Ach so. So schick. Passen aber auch nur 4 oder 5 Leute drin. Ach, schade eigentlich. Ja. Wo Indien noch so viele Menschen hat. So, was sind denn die klassischen Frauensorgen? Ja, die sollten alle in ein E-Auto drin passen, oder was? Und wenn sie jetzt alle in der ersten Reihe sitzen. Ja. Mann. Ja, wie die auch in den Eisenbahnen irgendwie zusammengepfercht werden. Du erinnerst dich an alte Ostfriesenwitze. Alter, ja. Gut. Wo die Busse 20 Meter breit sind und 1 Meter lang, weil die alle in der ersten Reihe sitzen wollen. Oh. Ich höre dir längst nicht mehr zu. Oh. So, aber du kommst aus der Gegend, wa? Nein, wieso das denn auf einmal? Und wenn naja, schon? Irgendwie so total in westdeutschen Flachland eher nördlich, ach, oder? Alter, ja, ganz kann man genau doch sagen, er sagt doch. Schon. Naja, das geht doch. Ich war sogar schon mal auf Helgoland. Und die Ostfriesland geht quasi bis auf die Höhe von Hannover und unter Hannover ist praktisch Bayern. Ja, so stellt man sich das hier im Osten vor und fühlt sich schön. So sieht das aus. Nee, ich fühle mich deswegen nicht schön. Doch, du haust es eben aus. Nee, aber das ist Berlin, ist auch in der Mitte, da drüber sind alle Fischköpfe, da drunter sind alle Sachsen, so ist es. Natürlich, bei Königs Wusterhausen fängt die Sachserei an. Ja, genau. Das ist, man muss jetzt irgendwie ein bisschen versuchen, auf ein klares Weltbild zu bringen. Ja, ganz so, genau. So, Norden, Osten, Süden, Westen, zu Hause bei Mutter schmeckt es am besten. Ja, genau. So, was sind jetzt die klassischen Frauensorgen? Ja, was koche ich heute? Eine Spitzenfrauensorge. Ja. Wobei, die ist ein bisschen old-fashioned. Ja, natürlich. Die hast du, also ist so eine Kindheitserinnerung, oder? Aber was koche ich heute ist eine super Frauensorge. Ach, was koche ich heute? Nee, die ist einfach, dazu ist Sloterdijk quasi nicht fähig, weil die zu konkret ist. Ach so, ja. Was koche ich heute? Hm. Ich habe nichts anzuziehen, oder? Ja. Würdest du das akzeptieren? Nein. Vielleicht sollten wir irgendwie die Hörer sowieso draußen lassen und hier die folgenden noch zwei Stunden und 10 Minuten in einem total so parlierend, brillant, witzig, wie Diamanten funkeln Gespräch. Nein, ich merke nur, deinen Anteil, den erfüllst du ja bereits. Ja, na logisch. Ja. Ja, das ist immer die Sorge, dass der andere nichts zu sagen hat, muss ich selber reden. Ja, das ist eine und du hast ja aber nicht, aber auch derart stotternd hier eingeführt, Gerald. Wieso das denn? Mensch, weil dass du beim Radio arbeitest. Ja, das verstehe also ich. Also Zeitung, gesagt, das könnte ich ja verstehen, aber das, Radio ja nicht ist hin. Nicht dein Medium, Gerald. Du kannst doch nicht anfangen. Das zeugt ja eben nur, dass ich da gleichzeitig irgendwie denke und mir irgendwas zu bilden versuche, was noch nicht rauskommt. Gerald, sollte man nicht gegenseitig eine Patenschaft übernehmen? Was denn für eine Patenschaft? Naja, dass du über mich, für mich eine, so eine Melancholie-Partner-Patenschaft übernimmst und ich übernehme über die für dich so eine, wie spreche ich im Radio-Patenschaft. Ja, aber was? Raus. Und wie? Naja, und so du könntest mir mal vorhalten, dass ich praktisch, mir vorhalten, dass ich immer so unqualifiziert melancholisch bin. Wieso das denn? Nein. Weiß ich nicht. Naja, wäre jetzt meine Vermutung. Naja, unqualifiziert melancholisch bist du höchstens, weil du sogar rumholst, wenn du melancholisch bist, was? Na, weil du doch ein Melancholie-Profi bist, finde ich, oder? Meinst du? Könnte sicher man sagen, nee, doch. Na, kann sein, dass ist ja auch eine Melancholie-Erfahrung. Ja, Stimmungen kenne ich gut, auch in der Richtung, klar. Na, siehst du, sag ich doch. Ja. Naja, insofern könntest du mich dann immer beraten, wenn ich mal qualitätsvoll melancholisch sein will oder unqualifiziert melancholisch bin. Was ist denn, wie kann man denn unqualifiziert melancholisch sein? Naja, du bist zwar, scheinst mir recht melancholisch zu sein, aber du bewegst dich immer noch eine Spur zu hektisch. Zack, zack, Backpfeife links, Backpfeife rechts. So, na, siehst du hier doch. Ja, aber du weißt es doch schon. Du hast dich doch selbst schon viel zu weit durchschaut. Naja, ist doch aber, trotzdem ist es ganz schön, wenn man nochmal Supervision hat. Ja. Dass du so ein Super, du bist, finde ich, sowieso so eine Art Supervisionär. Ja, das war sowieso eins der tiefgreifendsten Erkenntnisse, die ich irgendwann mal hatte, dass ich den Überblick haben muss. Und das hat ja mit Supervision viel zu tun. Und hast du den Überblick? Aber jetzt sei mal ganz ehrlich, ist hier nicht gelungen, den Überblick zu haben, oder? Nein, das ist ja, darin liegt ja auch eine gewisse Tragik meines Daseins. Stimmt, die dich dann gleich wieder melancholisch stimmt, du Fans. Och, mein Gott, ja, da muss aber noch was anderes dazukommen. Ach, Gerald, jetzt haben wir aber schon zwei Frauensorgen zusammen, oder? Was koche ich heute? Ja, was koche ich heute? Also kennst du noch Frauen, bei denen das eine Sorge wäre? Also das ist natürlich eine klassische Frauensorge, aber die jetzt irgendwie, glaube ich, eher so frauenlos in der Welt da ist. Also die Sorge ist schon da, aber es gibt keine Frauen mehr, die sich dieser Sorge verpflichtet fühlen, oder? Naja, oder wenn sie aber dann vielleicht mal kochen, schmeckt's denn auch gut? Na, okay. Meinst du? Nein. Wobei, das wissen die schon selber, dass aber sie nicht kochen können, oder? Aber ich finde das schon armselig, was wir hier zusammentragen. Wieso denn? Ja, wieso denn? Das ist doch alles, das sind die klassischen Frauensorgen. Natürlich. Ja, aber wann lass denn uns in den Niederungen des Klischees wandern. Ach, kein Bock drauf. Na, wieso ist das nicht schlecht? Das ist ja das Problem. Einem fällt aber so auf Anhieb eben genau so ein Zeugs nur ein. Naja, ist doch genau, da ist er erstmal. Naja, dann lass es doch lächerlich sein. Ach so, ja, gut. Sag mal, du willst, ja, du bist aber auch irgendwie von einer irren Originalitätssucht beherrscht. Ja, scheiße ist das. Die dann, wenn du mal was sagen sollst, da einführen. Das mach erstmal genau nach. Genau. Ja. Don't be too originell. Verstehe. Genau, vom Klischee kann man sich ja dann irgendwie weiterwursteln. Ja, du auf jeden Fall. Natürlich, wursteln. Vielleicht sollte ich ohne Wurstelpartnerschaft über dich übernehmen. Die so durchwursteln. Aha, genau. Naja, das, so funktioniert das. Nee, finde ich schön, gerade Augen solche zu und Vorschläge in der Adventszeit. Was? Oder Augen zu und durchwursteln. Hast du eigentlich einen Adventskranz? Nein, wieso? Da sollte ich einen Adventskranz haben. Naja, könnte doch sein. Wie nein, ohne. Ich kümmere mich. Du bist ein totaler Weihnachtsverachter, oder? Nein, Verachter. Ich habe keine Beziehung zu diesem Fest, das stimmt, ja. Ich habe eine Beziehung habe ich zum Fest. Was denn? Gans essen. Mit Grünkohl. Boah, Frostmosaik kriegt da. Echt? Ja. Wie, das schmeckt man dann so, sofort bei Grünkohl mit Frost? Man sagt immer, schmeckt der besser. Seit meiner Oma, wenn die Spreche auf Grünkohl kommt, ist mein erster Satz, der muss aber Frost gekriegt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob dann zum Beispiel irgendwie Feinfrost-Grünkohl, ob man den als Grünkohl bezeichnen könnte, der Frost gekriegt hat, trotzdem mal zweifelsohne Frost gekriegt hat. Ja, aber wahrscheinlich muss der natürlich noch so wachsend auf dem Land mit den Wurzeln in der Erde oben total Frost an der Birne gekriegt haben, oder? Ja, genau. Späteren Einfrosten hilft da wahrscheinlich nicht. Nee, bei Grünkohl nicht von Feinfrost. Ach, du hast doch keine Ahnung, Mann. Hast du Ahnung von Grünkohl? Wir haben selber, ich komme aus einer kleinen... Grünkohl-Gegend? Aus einer Grünkohl-Gegend, genau. Echt? Ja, wo ich aufgewachsen bin, im Winter hast du dann nur Grünkohl gesehen und sonst gar nichts. Wie sieht denn Grünkohl über der Erde aus? Ich kenne ja Grünkohl praktisch nur aus dem Glas. Das sieht ja dann immer total gehäckselt aus. Ja, aber so ähnlich so sieht er auch schon nicht, über der echt? Erde drauf. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt Gans, nicht mehr. Isst du auch gerne Gans? Ich esse gerne, nein, ich esse überhaupt nicht gerne Gans. Ente in letzter Zeit. Ja, Ente. Ente fand ich gut. Lieber eine Ente mit Schrecken als... Na, Gans ist mir ist so Weihnachten groß. Weihnachten ohne Ente. Ja. Wie soll ich denn mit einer Gans klarkommen? Eine kleine Gans. Wie eine kleine Gans? Eine ganz kleine Gans. Eine ganz kleine Gans. Naja, außerdem hast du dann eben dann am ersten Feiertag noch was zu, oder am zweiten Feiertag auch noch was zu essen. Ach so. Und wenn du Glück hast, reicht es bis Silvester, so gut. Ja. Sag mal, hast du denn den Ehrgeiz, dich jeden Tag in die Küche zu stellen? Ich? Nein, da siehst du, nicht. Genau, machst du immer Gans, hast du die nächsten 14 Tage ausgesorgt. Ja... Vielleicht hast du recht. Gerald, ich danke dir für die Frauensorge. Was koche ich heute? Ja, bitteschön. Bin ich dir echt total dankbar. Danke. Darauf wäre ich überhaupt gar nicht gekommen. Nee, ich eigentlich dachte weil auch, ich nicht auch aus so einem westdeutschen Kleinbürgerhaushalt komme. Ja. Oh Mann, ey, das war jetzt wieder ein bisschen direkt. Gerald, nimm mich nicht persönlich. Ja. Da ist jetzt, du weißt, ich bin jemand, der gerne einen Freund verrät für eine Pointe. Ja, im Grunde sind wir uns da irgendwie sehr ähnlich. Ach echt? Na gut, ja, okay. Gut. Gerald, vielen Dank, vielen Dank. Bitte. So, super. Kinder, jetzt wisst ihr, warum es hier heute geht in der Sendung. Könnt ihr euch Gedanken machen und nicht so, also schön mindestens so qualifiziert wie Kötterheinrich hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. So. Hallo, wer bist denn du, Freundchen? Hallo? Schwupp, zu spät reagiert. Hallo, wer ist denn da? Fick deine Mutter, du Hunde. Das sind so Geräusche, die diese Art von Jungs machen. Man sucht dir eine Freundin, Kelena. Dann wird das schon alles ein bisschen besser. Nee. Natürlich, dann bist du weg von der Straße. Dann lernst du, dass es schon was bringt, sich hin und wieder mal die Fingernägel sauber zu machen. Dass es, oh ja, nicht schlecht ist, die Zähne zu putzen und so eine Sachen. Hose hochzuziehen, entweder Hintern abwischen oder den Schlüpper aus der Hose hängen lassen. Verstehst du, das sind so Sachen, die lernt man dann. Ja. Hallo, wer ist denn da? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Felix. Hallo, Felix. Na? Sag mal, unser Überschuss an Frauenerfahrung leidest du aber auch nicht gerade, oder? Doch. Glaube ich dir nicht. Doch. Was heißt denn doch? Ich hab Felix, Top 10 der Frauensorgen. Jetzt sofort eine Spitzen 1A, super Frauensorge. Ansonsten ist das Gespräch sofort beendet. Du machst ja keine Vorstellung, sagen, wie schnell der. Du sollst ja nicht was sagen. Das Thema habe ich vorgegeben, insofern gibt es jetzt nur Artikulation zum Thema. Ansonsten over. Na, will ich doch sagen. Roger and over. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja, gut. Frauensorge. Zwei haben wir schon zusammengetragen. Was koche ich heute? Ich habe nicht anzuziehen. Ja, und ob es den Männern gut geht. Ach, ist doch keine Frauensorge. Natürlich. Bist doch geheuchelt. Welchen Männern? Na, allen. Ist das eine Sorge? Ach, allen, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Jetzt sag mal, die Frau, deren Sorge das war, von der du weißt, dass es deren Sorge, meiner deren Mutter, Sorge ist. Dass es mir gut geht. Du hast ja eben von Männern gesprochen, Felix. Und siehst du, du verwickelst dich sofort, ein kurzes Gespräch, und du verwickelst dich quasi in unauflösbare Widersprüche. Aporien würde der Philosoph die nennen. Aha. Ja. Dann halt männliche Person. Nee, das ist keine Frauensorge. Dass es den Männern gut geht? Was willst du es denn wissen? Gib mir mal deine Mutter. Du bist doch keine Frau. Gib mir mal deine Mutter. Nee, die schläft schon. Den Kappa ohne Mutter. Nein. Natürlich habe ich eine Mutter. Sag mal, spinnst du? Klar habe ich eine Mutter. Kannst du doch nicht Nein sagen. Doch. Nein. Hehehehe. Jetzt und diese Kicherei. Mann, bist du 16, mein lieber Freund. Bin ich 16. Natürlich. Na, du bist ja noch jünger, genau. Wollte ich ja gerade sagen. Ja. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Wie soll das erst werden, wenn du 16 bist? Kinas. Was? Kinas? Ja. Ja, ach, soll ich mal noch ein bisschen rumänische, schöne rumänische Musik spielen? Ja. Ja, ja. Jetzt schleim dich hier nicht so ran. So. So. Wo ist denn jetzt hier deine Mutter? Denn ich brauche ja eine andere weibliche Gewährsperson. Meine Mutter schläft. Na, hast du irgendwas anderes Weibliches im Haus noch? Nee. Meine Katze? Nee. So, mal kicken. Vielleicht ist hier was Weibliches. Hallo, bist du was Weibliches? Nein, nein, nicht. Oh. Hältst du das für eine Frauensorge, dass es den Männern gut geht? Ja, klar. Bin ich zu dick, ist eine Frauensorge. Echt? Oder? Ja, doch darum geht's halt ja nicht. Ja. Also sag mal, Kehler hat hier Verständnis. Ach, egal, man ist eine andere Frau. Nee, ist doch nicht egal. Die Frage war jetzt, ob das ist, Hauptsache den Männern geht's gut, ob das eine reelle Frauensorge ist. Frauensorge. Bin ich zu dick, ist eine Frauensorge. Bin ich zu dick? Ja, natürlich. Nee, ist das überhaupt keine Frauensorge. Die klassische Frauensorge ist, ich bin zu dick. Nicht bin ich zu dick. Dieser bin Zweifel, dick, dieser Zweifel ist unweiblich. Ja. Die feste Überzeugung, zu dick zu sein, ist die klassische Frauensorge. Also ist doch eine Sorge, ja. Ich bin zu dick, ist die Frauensorge. Würde ich mal sagen. Oh, ich fett weg. Sag mal, jetzt müssen wir, ja, okay. So, jetzt müssen wir auch mal Frauen hier anrufen. Ja, Hauptsache den Männern. Ja, tschüssi. Tschüssikowski, Schaui, schö, Hauptsache. Den Männern geht's gut. Den Männern geht's gut. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Felix, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. So, Frauen, jetzt ruft doch mal hier an. Frauen dieser Welt. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Habe ich das jetzt eigentlich dabei? Ah, das müsste man ja jetzt mal spielen, dass man mal hier... Ah, die 16-jährigen Musik, die habe ich ja auch noch... Wo ist denn die? Frauen... Genau, habe ich hier. Super, funny. Dann hören wir jetzt mal hier Frauen dieser Welt, dass die vielleicht auch mal anrufen hier. So, Frauen, jetzt setzt euch mal hin. Nehmt doch mal hier schön einen Lippenstift und ein Stück Papier zur Hand und dann schreibt ihr euch mal genau die Telefonnummer hier auf. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So müsst ihr hier keine Angst vor dem Irren im Radio haben, weil ich will ja praktisch auch nur Hallo sagen. Frauen setzen Weinen oft als Waffe ein. Das denken Männer, die sonst ganz okay sind. Da sieht man dann, wie weit wir noch entfernt sind von einem fairen Umgang miteinander. Ich selbst finde Frauen sehr sympathisch. Das hat wahrscheinlich hormonelle Gründe. Ich bin jetzt 44 und ich muss sagen, ich habe mit Frauen sehr gute Erfahrungen gemacht. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht stören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Natürlich gibt es schlimme Frauen, spermageile Luder, die für Luxus alles tun, und Mamis, die üble Machos züchten. Verona Feldbusch, ich hör jetzt auf. Nein, nein, das ist nicht meine Welt. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen zu sagen, Frauen, bitte rettet die Welt. Das tun sie Tag für Tag. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht stören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Ich habe schon als junger Mensch begriffen, dass Männer sehr viel Schaden anrichten. Damals habe ich mich für die Kunst entschieden, die ist gesellschaftlich nicht wichtig. Ich dachte, dann kann an meiner Stelle eine Frau ihre Ideen verwirklichen. Ich habe also ganz bewusst auf eine Karriere in Wirtschaft oder Politik verzichtet. Leider ist so viel soziale Intelligenz für Männer eher untypisch und manche behaupten sogar, sie sei das Gegenteil von Sexappeal. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht stören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Fanny van Dan, der relativ genau beschreibt den Grundansatz dieser Sendung hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Zwei Telefonnummern sind hier für euch geschalten. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, genau, dann 0331 für Potsdam 731 39. Nicht wie ran und Frauen dieser Welt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale, genau, an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, hallo. Hallo. Wer bist denn du? Paul. Paul, Mensch, ich hab gesagt, Frauen sollen jetzt mal anrufen hier. Ist das ein Ärger? Hallo? Hallo? Ja, hallo Kuttner. Ja, hallo Kuttner. Hallo? Ja, hallo Kuttner. Hallo? Ja, hier ist die Natascha. Natascha! Ja, hi. Hi. So, ja, ist es denn eine Frauensorge? Hauptsache den Männern geht's gut? Naja, klar hab ich eine Sorge. Also die. Nein! Ist das eine klassische Frauensorge? Hauptsache den Männern geht's gut? Wollte ich dich jetzt fragen. Das ist für mich noch ja keine Sorge. Naja, für dich nicht, aber so grundsätzlich. Das geht ja jetzt nicht nur um dich, Natascha. Nee, sag mal, du bist aber auch, du bist 16, oder? Da ist man so egoistisch. Nee. Wie alt bist du dann? Noch nicht? Nee. Und schon so egoistisch. Mit 16 bist du noch egoistischer. Mann, was soll denn aus dir mal werden? Ich bin noch jünger. Natascha, du wirst dein ganzes Leben lang alleine bleiben. Ja, weil du so, so total egozentrisch, egoistisch, introvertiert, ich fixiert bist. Glaub ich oh nicht. Oh Mann, natürlich. Wo wohnst du denn? Ich? Ja. Willst du gar nicht wissen? Ja, natürlich will ich das wissen. Natascha, jetzt fangen die an zu heulen. In Tempelhof. In Tempelhof. Da wird's doch einen Psychoanalytiker geben. Oder aber schnell hin. Wenn du Glück hast, bezahlt die Kasse das. Ja. Ja. Und sag, du bist privatversichert. Globig. Globig oder logisch? Hast du jetzt globig gesagt oder hast du logisch gesagt? Ich hab globig gesagt. Globig. Hm? Wie alt bist du denn, Natascha? 15. Mein lieber Scholli, da wirst du ja nächstes Jahr 16. Ja, sogar noch. Pass bloß Jahr auf! Es wird nächstes Jahr. Um Gottes Willen, Natascha. Ja. Mein lieber Scholli. Am Donnerstag? Ja. Brrr. Na, dann kriegst du doch gleich ein 16-jährigen Lied hier mit auf dem Weg. Ja, aber. Von Bob Peck, wie weit bist du denn der englischen Sprache mächtig? Du hast eine andere Sorge, ich weiß, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ist ja nicht so, dass ich nicht zuhören könnte, wenn gleich ich es mir nicht anmerken lasse. Ja, genau. Was habe ich denn eben gefragt? Ach so, ob du Englisch kannst. Dass du Englisch mächtig bist. Ja, ich bin aufmerksam. Naja, nee, ja, schön. Mhm. Du bist ja überhaupt ja kein Mädchen, Natascha. Na klar. Bist du dir sicher? Ja, denke ich schon. Glaube ich dir nicht, Natascha. Warum nicht? Naja, weil deine Stimme so gequält klingt. Wieso kriegen meine Stimmen so klingen? Naja, weil gequälte Stimmen immer nur, gequälte, weibliche Stimmen so klingen, wenn sie wirklich irgendwie tief frustriert sind, bist du nicht. Oder wenn Jungs auf Mädchen machen, dann klingen die immer total gequält. Nee, das finde ich kein Kompliment für meine Stimme, ehrlich. Ja, aber trotzdem bin ich mir relativ sicher. Woran machst du das denn jetzt fest? Naja, an der Gequältheit deiner Stimmlage. Ja, dann wirst du ja jetzt... Genau, soll ich mal noch einen Zeugen drin holen, der mir zustimmt? Ganz kurz, du wirst ja an meinem Problem... Nee, jetzt wird... Ja, hallo, Zeugen. Hallo, ja, Zeuge. Wie sieht's aus? Ja, wie sieht's aus? Ist das hier eine Frau oder nicht? Jetzt hör mal hin. Natascha, ja, jetzt sag mal den typischen Satz. Also ich kenne ihn irgendwie irgendwoher. Wie bitte? Das ist keine Frau, wa? Ne, ich kenne die irgendwo. Nee, schmeiß mal genau raus. Naja, das war doch Herr. Ach, na, du bist aber auch keine Frau. Schwupp ist auch weg. Hallo? Ja, moin, ja, Mann, jetzt Ben. Ja, Ben, manchmal jetzt hart zur Sache, tut mir leid. Ja, hallo? Jetzt sollen doch mal bitte hier mal Frauen anrufen. Naja, das ist eine. Hallo? Du Stricher. Ja, hallo. Du Stricher, was soll das heißen? Hallo? Du stehst an Kurfürstenstraße rum. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Lisa. Lisa? Mhm. Ja, endlich meine Frau. Mann, das dauert ja. Sag mal, gibt's überhaupt ja keine Frauen mehr auf der Welt? Ist das so ein kompletter Männerüberschuss? Keine Ahnung. Männerüberschuss gibt's eigentlich immer nur in Vorkriegszeiten. Nach dem Krieg gibt's immer Frauenüberschuss. So, und dann steigt aber wieder die Geburtenrate unter den Männern. Lisa, ist denn das jetzt eine klassische Frauensorge? Hauptsache den Männern gezielt? Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin 20. 20? Nee, ich würde sagen, klassische Frauensorge sind eher Männer. Männer? Hm? Gut, schreibe ich gleich hin. Männer, klassische Frauensorge. Wie sieht denn das da aus? Welche Art Sorge bereiten ihr denn Männer? Na, also, in allen Lebensbereichen. Naja, schon in allen Lebensbereichen, ist schon klar. Aber du weißt ja, ich würde gerne immer ein bisschen konkreter machen. Wenn man jetzt sagt, der Mann ist eine klassische Frauensorge, denn in welcher Hinsicht? Unter ökonomischem Aspekt, unter kulturellem Aspekt, unter sexuellem Aspekt, unter, sagen wir mal, olfaktorischem Aspekt. Na, für mich. Jetzt schon wieder ein bisschen hochgegriffen, aber ja. Also, wir machen hier keine Kindersendung. Also ich meine, das ist ein Kindersender, aber keine Kindersendung. Hm? So. Hm? Also ich würde sagen, also von mir persönlich aus machen sie, ist meine größte Sorge eher, dass man ja nicht irgendwie von ihnen loskommt. Ach so. Aber dass sie trotzdem halt irgendwie, dass Männer praktisch sind. Quasi wie so Age. Ihr wisst ja, machen süchtig, aber zerrütten ein. Ja, so in etwa, aber für andere Frauen ist halt auch ein, bedeutet viel mehr. Ich meine, wie in Watten viel mehr? Naja, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich andere Probleme mit Männern. Ach so, naja, gut. Es ist ja jetzt nicht direkt hier iranischer Hauptstadtrundfunk. Nee, ist es nicht. Deswegen kann ich ja nur von mir persönlich sprechen. Genau. Für mich persönlich, also ich fühle mich auch nicht oder großartig benachteiligt, aber ist halt schon so. Also, wir versuchen mal im geistigen Horizont des deutschen Mittelstandes zu bleiben. Was heißt Wissen? Wie? Naja, so das, was man so, also na, so ein bisschen auf diesem Spießerlevel gewissermaßen, in dem wir uns ja alle bewegen, zu dem wir irgendwie alle gehören, ob wir wollen oder nicht. Oder? Bist du irgendwie großbürgerlich? Bist du mit Hausmusik aufgewachsen? In einer 2000 Quadratmeter Villa mit einem Gärtner und einem Hausmädchen? Nee. Nee, eher nicht. Siehste. Bist du jetzt so totales Lumpenproletariat, wo Fatih das Abendbrot aus der Mülltonne geklaubt hat? Auch nicht. Nee, bin ich. Insofern sind wir deutscher Mittelstand. Ja. Ein bisschen spießig. Ein bisschen engstirnig, wollen es nicht wahrhaben, lieben Italien, je gerne ausländisch essen, aber sind schon deutsche Spießer, oder? Will man nicht sein, ich ja auch nicht, weiß ich ja. Fällt dir jetzt schwer, ja zu sagen. Du kannst mir doch mal die Ideale jetzt nicht zerstören. Naja, ne, ich will ja auch keine Ideale zerstören, die kann man ja dann aber viel besser aufbauen, wenn man erstmal genau weiß, wie man so eigentlich ist. Und eigentlich ist man doch ein scheiß Spießer, oder? Du doch auch. Also, oder du hast schon eine Wohnung? Findest du das irgendwie blöde, wenn irgendwelche Hunde in Hausflur kacken? Ja, oder, aber das hat glaube ich eher. Oder wenn die Nachbarn zu laut Techno-Musik machen? Och, nee, das stört mich zum Beispiel. Na, wenn es richtig zu laut ist? Früh dann um 3? Ich laut Musik an. Na, aber doch nicht früh um 3, wenn du ausschlafen musst? Mach, ich studiere. Naja, siehst du, na, wenn du morgen Examen hast? Ja, und dann fangen die Führer an, Party zu machen? Also das hat nicht mit spießig zu tun, weil man schlafen möchte, glaube ich. Doch. Naja, nee, aber das würde man doch jedem Spießer unterstellen. Dass der Mensch, ey, kick mal an, die trommeln da so schön auf leeren Plastikflaschen rum, die jungen Menschen, dafür muss man doch Verständnis haben. Habe ich überhaupt kein Verständnis, wenn ich früh aufstehen muss? Nein, also... Finde ich ja auch richtig, muss ich ja auch kein Verständnis haben. Dein Beruf erlaubt dir ja, glaube ich, erst später aufzustehen. Ja, trotzdem. Naja, oder wenn die früh um 12 Krach machen. Dann tobe ich natürlich. Ja, das ist klar. Ja. Eben. Nee, naja, in gewisser Weise hast du wahrscheinlich schon recht, aber auf. Gut, lass es dabei. Ja, wir müssen uns jetzt nicht verteidigen. Natürlich würde ich mich auch mal verteidigen. Ich bin kein Spießer, aber im tiefsten Grunde meines Herzens würde ich wissen, ich bin einer. Also kennst du einen, der wirklich keinen. Wer ist denn jetzt mal kein Spießer? Jetzt sag mal einen, der definitiv kein Spießer ist. Naja. Irgendwie einen, den wir beide kennen. Ja, einen, den wir beide kennen, das ja. Ist schon schwierig. Und sagen wir mal, ein, der älter ist als 22. Mit 15, also oder mit 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, da bewegt man sich ja im Raum kompletter Verantwortungslosigkeit. Hm. Oder? Hm. Mutti zahlt die Miete. Nee. Das ist doch schon totale Spießigkeit. Naja, bei dir jetzt nicht. Okay. Zahlst du deine Miete selber? Ach, was hast du denn für eine Wohnung? Nee, ja nicht. Siehst du, genau, Spießer wollen nicht über Geld reden. Ich nee, na, weil ich habe kein Geld, also ich habe nichts, worüber ich reden könnte. So. Ich habe über so ein, ich weiß ja nicht, so Max Frisch oder so, hat es mal gesagt, man, ich möchte so viel Geld haben, nicht so wenig, dass ich drüber reden muss und nicht so viel, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Also halt genauso mittendrin. Stimmt, aber das so ist ideal. Das ist halt, aber ich weiß ja nicht, ob man wirklich irgendwie so viel Geld haben kann, dass man sich keine Gedanken drüber machen muss. Wahrscheinlich ist es immer zu wenig oder zu viel. Ja, also ich bin noch nie in die Situation gekommen, dass es zu viel ist. Nee, ich auch nicht. Nee, aber ich kenne auch keinen, bei dem es zu viel wäre. Ich habe noch nie erlebt, oder? Also selbst die so arschreich sind, so richtig Milliarden haben, die haben, glaube ich, auch nicht das Gefühl, dass es jetzt reicht. Die haben da wahrscheinlich auch überhaupt keinen, also es stört mich jetzt, also, naja, obwohl es stört mich natürlich schon irgendwie, dass es Leute gibt, die irgendwie massig an Kohle haben. Das stört mich irre. Aber ich finde sofort enteignen. Ja, aber. Und Saalrunden. Was ich viel krasser noch daran finde, ist, dass die überhaupt keinen Bezug dazu haben. So, die haben so einfache Dinge, worüber man sich Gedanken macht. So, kaufe ich jetzt den Käse oder den Billigeren, so. Stimmt. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, oder? Und das sind nur kleine Sachen. Also, das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, ob es halt, ja, keine Ahnung, ob ich halt auf der Straße sehe, dass es den Menschen dreckig ist, aber ich habe dazu keinen Bezug, so. Irgendwie. Also es gibt ja keine Relation zwischen, also in bestimmten Berufs- oder auf bestimmten Karrierehöhen gibt es einfach mal keinen Bezug mehr zwischen Arbeit und dann an Kohle halt so. Und man kann mir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, ob ich das möchte und also dann lieber so, also ist ja nicht so, dass es mir schlecht geht und so, das war, man muss sich halt ab und zu. Weil man hat ja immer die Illusion, selbst wenn man ganz viel Geld hätte, wäre man immer noch ein guter Mensch, oder? Würdest du jetzt auch denken, wenn du jetzt morgen 100 Millionen kriegen würdest, erben würdest, würdest du denken, wärst immer noch ein guter Mensch? Ja, würde ich auf jeden Fall. Aber wärst du dann nicht mehr? Naja, wer 100 Millionen hat, ist kein guter Mensch. Ja, ich weiß nicht, aber so, also, das ist ja schon generell so, gerade auch die Leute, die mal erzählen, ja, ich habe mich halt hochgearbeitet und so, und ich habe mich total angestrengt und ach, so, Quatsch, das Quatsch. Stimmt natürlich alles nicht, aber das ist schon klar. Genau. Aber. Die lügen wie die Pest. Ja, wenn jetzt Erbe wäre, naja, dann könnte ich ja quasi nichts gegen tun. Aber nee, ich glaube schon, dass man sich verändert. Also man sieht das doch an, also bei einer Familie so ein bisschen und. Bei dir in der Familie? Ja, nee, das ist jetzt nicht extrem, dass einer meiner Verwandten extreme Reichtümer hätte, aber das ist halt schon, also ja. Meine Eltern hören eher nicht dazu, aber so. Nee, ist schon klar, Geld macht Arschloch, oder? Ja, doch, kann man schon irgendwie sagen. Ja. Aber weiß ich auch nicht, woran das liegt und so, das sind doch eigentlich ganz nette Leute, also das ist halt mein Onkel und so, und der ist eigentlich total cool und ja. Ja, aber trotzdem ist er irgendwie anders. Nee, man kann die nur dadurch glücklich machen, dass man sie enteignet. Finde ich. Als Beglückung, als gesellschaftliche Beglückungsprogramm, ja, also Enteignung. Also dreht sich jetzt hier nicht um so horrende Summen, aber also das ist jetzt nicht irgendwie villamäßig und bla, ja. Aber naja, gut. Ja, man müsste seinen eigenen. Klar, keine Frage. Wieso. Genau. So, sag mal, aber Lisa, jetzt sag doch mal, Männer, als Frauensorge, du musst mal jetzt genau den Aspekt nennen, der gewissermaßen dich dann wirklich so sorgenfeld reinschauen lässt, wenn du an Männer denkst, der dich gewissermaßen in die Herzspitze piekst. Naja, also es ist auf jeden Fall schon so. Also ich bin ja auch gerade in einer Beziehung und ich will mich über was aufregen. Oh, schon schlecht. Ach so, ja. Was mich nervt. Und dann siehst du da diesen Menschen, der total viel bedeutet, und dann steht er da, total lieb, guckend. Und aber du willst dich gerne aufregen und du tust es dann noch, dann ist er verletzt, dann tut er dir wieder leid oder dann tut es eigentlich tut er dir nicht leid, weil du hattest ja recht. Und das ist total, nee, das kann ich überhaupt nicht leiden. So in dieser mich nicht frei sagen zu, also bei meiner Schwester kann ich sagen, das kotzt mich total an und das ärgert mich so und mit der Vertragsmicherung wieder, aber da funktioniert es irgendwie nicht. Echt? Also, das funktioniert natürlich schon, aber das ist trotzdem so ein, gerade wenn man sich halt wahrscheinlich noch, also das funktioniert wahrscheinlich, je länger man sich kennt, immer besser, aber gerade wenn noch am Anfang so ist, funktioniert es halt irgendwie nicht. Dann druckst man rum und macht Kompromisse und Kompromisse sind eigentlich nicht so cool. Also sind manchmal schon cool. Aber ja, Kompromisse muss man ja schon immer irgendwie machen, oder? Ja, aber also ich mach's ja auch, also das Problem ist, jetzt sage ich, erzähl ich bitte, wenn du mich morgen fragen würdest, würde ich vielleicht schon wieder was anderes erzählen. Manchmal würde ich auch sagen, ja, man macht ja quasi Kompromisse dem anderen zuliebe und das kommt mir auch zu gut und das geht mir auch gut. Aber manchmal denke ich eigentlich, vielleicht gibst du ja dann was von dir auf, was dir ja nicht so auffällt. Man verändert sich halt, ohne dass man es merkt. Man denkt ja immer von sich, man ist ganz in Ordnung. Vielleicht ist man scheiße, weiß man ja nicht. Stimmt. Das müssen andere immer entscheiden, ob man in Ordnung oder scheiße ist. Aber andererseits ist es natürlich auch toll, dass man sich verändert, oder nicht? Also selber kriegt man es ja möglicherweise ja nicht mit. Ja, sicher. Ich meine, ich möchte nicht mehr auf dem Niveau sein, wie ich, als ich 14 war oder 16. Oh, 16, oh. Ja, aber, das ist schon klar. Und aber die Frage ist halt, Wie reflektiert man dabei? Vielleicht hat man doch irgendwie eine Möglichkeit, sich selber besser zu sehen. Wie lange lebst du da jetzt in deiner Beziehung? So 8 Monate. So richtig, dass der Typ jeden Morgen da ist und jeden Abend? Nee. Also, so Distanzbeziehung oder was? Nee. Also wir sehen uns schon ziemlich oft, aber also wir wohnen nicht zusammen. Und aber kennst du das auch so als Problem, was koche ich heute? Nee. Also, naja, doch. Naja, siehst du so generationsmäßig durch, oder? Aber meistens erledigt es halt so, man guckt in den Kühlschrank, okay, diese Option. Stimmt, dann haben wir eine schöne Lidl-Pizza geholt. Naja, zum Beispiel. Genau. Also insofern dachte ich es ja auch, ist ein bisschen old-fashioned, was der Kollege. Ich muss ehrlich mal sagen, ich will jetzt nicht einen auf total jemanden zu machen, aber die Liste ist schon, naja, also. Naja, kann ich ja jetzt ohne dafür. Bin ich zu dick? Was koche ich? Naja, das sind natürlich, wir können ja auch die blöden Männersorgen nächstes Mal noch außerdem machen. Außerdem denken Männer auch, dass sie zu dick sind. Ja, genau, natürlich, die haben doch auch das Bäuchlein-Problem. Und die haben sogar noch Haarausfall. Naja, und dann natürlich das Glatzen-Problem kommt ja irgendwie alle dazu. Das ist jetzt so, wir bewegen uns jetzt auf so einer ganz elementarschulischen Ebene von Männersorgen, Frauensorgen, also jetzt Frauensorgen. Aber das ist doch so toll, also klar bewegen, also im Grunde auf dem Level von so Doris Day-Filmen oder so amerikanischen B-Movies, die so in so Käffern spielen. Also das finde ich aber eben auch ganz wichtig, dass das mal thematisiert wird. Ansonsten, Männer, hast du denn noch eine andere Frau? Aber sag mal, kennst du das nicht als Sorge, dass du nicht möglicherweise doch ein bisschen zu dick bist? Oder dass alle Tupatut schmeckt irgendwie? Ja, das ist schon mal passiert, dass ich so... Naja, siehste. Ja, also das Leben ist ja dann aber auch so. Ist ja schrecklich. Will man ja nicht warm, aber es ist so. Oder? Man redet ja jetzt nicht nur über Naturlyrik. Nee. Ja, aber ich glaube, dass das Männern auch passiert. Und alleinlebende Männer... Ja. Vielleicht auch manchmal was, Männer, sie kochen. Männer kriegen wir ja noch dran. Aber heute ist jetzt erstmal Frauensorgen. Ja, nee, aber wenn... Hast du denn auch noch eine Frauensorge, von der du denkst, dafür schäme ich mich, die ist so spießig, die ist mir zu unemanzig. Aber die du dann trotzdem kennst. Das Klassische, was mir als erstes eingefallen ist, wäre natürlich Periodenschmerzen oder sowas, oder die Qual der Geburt oder so ein Kram. Ach so, ja, aber wobei, das sind ja jetzt reelle Frauensorgen. Ich bin ja eher auf der Suche nach gewissermaßen eingebildeten Frauensorgen. So. Zum Beispiel, bin ich zu dick, sagt ja jeder. Oder? Also selbst so irre dünne Bulimikerinnen sind ja zu dick. Mhm. Also ich kenne irgendwie, im Grunde kenne ich keine Frau, die nicht der Meinung ist, dass sie nicht zu dick ist. Also ist schon so. Ja, ich weiß jetzt, das ist ein bisschen frauenverachtend, aber ist so. Kann ich ja ohne dafür. Ja. Dann stimme ich dir jetzt der Kompromiss deswegen. Hast du selber auch noch so eine Sorge? Aber ich meine, ich habe nichts anzuziehen, ist wirklich ohne Frauensorge, oder? Also ja, wie also vielleicht auch daher kommt, dass Frauen irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen bewusster das steckt ja auch eine Form von sozialer Verantwortung drin. Wo man sagt, man kann jetzt nicht so als quasi dumme Potsau aus dem Haus sehen, was aber also, jeder Mann mit links macht. Nach dem Motto, ich putze mir mal die Zähne, damit naja, die so. Mich nicht ertragen müssen. Also wenn man so oft, oder man sieht doch irgendwie, also Kerle sehen doch oft teilweise so scheiße aus. Den würde man doch die Sorge, ich habe nichts anzuziehen, was ziehe ich bloß an, wenn ich außer Haus hier an den Hals wünschen. Ihnen zuliebe. Ja, aber andererseits, okay, wenn wir bei dem spießigen Ansatz bleiben, dann auf jeden Fall, ja. Dann bleiben wir bei dem spießigen Ansatz. Haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass wir alle Spießer sind. Okay. Dann stimmt das sicherlich, aber das Schlimme, also ich finde, dann finde ich auch schlimm, wenn Männer, wo man sieht, dass die morgens mehr Zeit als Frauen im Bad verbringen, so. Das ist doch dann viel schlimmer. Dann sehe ich doch lieber so einen Klischee-Typen. Ach echt? Dann siehst du lieber so Jogginghosen, feinere bunte Hemd und Plastiktüte? Naja, will ich jemanden sehen, der sich die Achsel rasiert und nee, und stimmt, will ich auch nicht sehen. Und Einen Mann in meinem Bad, der sich die Achseln rasiert. Pff, da will ich sofort das Haus anzünden mit Brandbeschleuniger. Oder Make-up benutzt oder so, das einfach mal. Eieiei. Nee. Das ist jetzt auch voll spießig, aber finde ich irgendwie auch schrecklich. Ach, lass uns irgendwie in so in unserem Spießersein suhlen. Das ist schon auch toll, oder? Die tippt einem doch auch eine bestimmte Form von Sicherheit. Lisa! Ja, dann danke ich dir doch für deinen Anruf. Ja. Und lass dich mit deinem Regelschmerz alleine. Periodenschmerz, hast du gesagt. Okay. Ja, viel Spaß noch mit den 16-Jährigen. Vielen Dank! Bitte, bitte. Tschüss! Ciao. Infeliz, haz me no remanecer. Duvido para chamar a dor. Pegar a queixa e pegar a rima e a mutre me slasse veri. Dragar ele se me carte e busco vitre mãe. Bolo boa. A tipo pelin, um bolo, a tipo pelin é mais. Sou outro mulher da tit, sou o novo do meu perit. O rebeli é querido. Dragare ni kana oi nama ai veni te mai Inda me vazuti și vazui Dribla graș de mare pe zi Pe un cale negru ne calicai De la ganini după frățiuri plecai mai Pe un cale negru ne calicai După frățiuri plecai mai. Do fi do, orul de la tatăl. vede calul cu mai crapă. Aș trimite și o carte să mă vină fratele proprii. Mănâncă surorile sunt mici toate. Mama e pe poate de moarte, tata e bătrân, nu poate. Tata e bătrân, nu poate. N-are cine să-mi pune parte. So, Kinder, tut mir leid hier die zeitliche Verzögerung. David hat gerade ein Schälchen gebracht, weil ich habe mir nämlich eben beschlossen, um euch jetzt mal auch, ach, das ist eine vorweihnachtliche Gemütlichkeit herrscht hier heute in der heutigen Sendung. Ich dachte, weil David ist nämlich praktisch mein Olivendealer, dachte ich, werde mal ein Schälchen Oliven reinhauen für den Kollegen Kötter Heinrich und für den Kollegen Schöpe. Das schätze ich sehr. Ist toll, oder? Ja, sicher. Wie sehen die Dinger denn aus? Ist schwarz, sind schwarze marokkanische Oliven, schwarze, ja. Schwarz wie die Nacht. Und ist schwarz, da wenigstens ein bisschen Glutamat dran? Nee, ist nicht dran. Wie nicht dran? Na, was hast du vorhin noch vorgelesen? Nein, das war nur ihr rätselt, weil da ist nämlich Eisen 2 Gluconat. Ach, Gluconat. Vielleicht lass mal hier in der wir müssen die Sendung irgendwie ein bisschen praktischer machen. Kinder, jetzt, ja. Wer Ahnung hat, was Eisen 2 Gluconat ist, der soll mal dann hier praktisch anrufen, aber nach den Nachrichten. Warte, damit wir wissen, ob wir uns hier nicht vielleicht vergiften. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Vielleicht sollten wir das von der Home Security erstmal. Ja, immerhin, ich meine, die sind arabisch beschriftet. Ja, die marokkanischen Oliven, Marokko, oder? Die Dinger. Und da denkt man, das ist eine Konservendose. Da steckt doch bestimmt Bin Laden hinter diesen Oliven. Da muss ich doch gleich mal aufmachen, mal kicken. Ja, mach du. Ich Bin Laden, komm raus hier. Zumal da auch so ein richtiger, so ein Aufziehding. Ja, so ein Aufziehding, natürlich. Ja, genau. Wie soll das sonst sein? Ja, wie sonst so? Da willst du jetzt hier mit einem Büchsenöffner operieren. Ja, aber so werden auch Handgranaten abgefeuert. Das sieht aus wie eine Personentretmine, meinst du, ja? Das denke ich allerdings auch. Du weißt ja, dass ich die deutschen Rüstungs Exporte in diesem Jahr vervierfacht haben. Ja, mein Gott, das ist doch schön, oder? Bruttosozialprodukt. Natürlich ist er gut für das Bruttosozialprodukt. Ja. Wie nochmal, die deutschen wer? Rüstungsexporte. Haben sich vervierfacht. Vervierfacht im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, wahrscheinlich, weil in der Welt irgendwie lauter Mord und Totschlag ist. Ja, das ist doch super. Die ist doch ein Argument für die deutsche Wirtschaft. Und wir sitzen hier mit so blöden, quasi Molotow-Cocktails, marokkanischen Olivenbomben. Aber was sind denn heutzutage noch Rüstungsexporte, wenn die Bundeswehr doch eher teilweise auch friedensermöglichend und schaffend unterwegs ist? Vielleicht sind da ja auch irgendwelche Investitionen, die da in diese Rüstungsexporte. Das sind doch diejenigen, mit ihren, die kaufen doch ihre Pistolen nicht beim örtlichen Pistolenhändler. Ja. Die bringen die doch von zu Hause mit ihren guten deutschen Waffen. Ja. Die werden doch exportiert. Ja. Exporte! So. Ja, Exporte. Export. Exporte. Import, Export. Ja. Genau. Ja. Das kommt natürlich, die deutschen Waffenexporte sind doch durch den Höhenflug des Euro, sind die gefährdet. Wieso das denn jetzt auf einmal? Nein, wenn der Euro so teuer ist, dann werden die deutschen Waffen auch so teuer. Ach, dann kann die dritte Welt nicht mehr bezahlen, das ist scheiße. Ja. Verstehst du, so ein hoher Euro ist exportfeindlich. Darunter leidet die Wirtschaft. Ja, aber da muss doch interveniert werden. Und die dritte werden. Welt, weil die keine Waffen mehr kaufen können in Deutschland. Ja, genau. Scheiße! Mann, diese ganzen komplexen globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die machen mich fertig. Ja. Die sorgen für schlaflose Nächte bei mir. Ja, aber das ist ja auch ganz Mann, da haben wir endlich mal so einen Exporterfolg. Die deutschen Zugexporte vervierfachen sich und dann geht der Euro in die Höhe. Das kann doch nächstes Jahr nur ein Katastrophenjahr werden für die deutschen Waffenexporteure. Ja, sicher, aber trotzdem finde ich das noch sehr vereinfachend und dargestellt. Ach, mich kotzt an. Was? Die schöne deutsche Wirtschaft geht dann Bach runter. Ach, ist doch mit Quatsch. Diesem hohen Euro, natürlich. Ja, sicher, aber das hört ja auch wieder auf. Da kann man doch keine Waffen mehr exportieren. Ja, aber mein Sag Gott. Sag mal, darüber machst du dir keine Sorgen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich sepp an meinem Fernseher und dann sehe ich, dass ich eh nichts mehr blicke. Sepp. Ja. Bierbichler. Kenn ich nicht. Na, kennst du wieder nicht. Nee. Ist das ein Song? Nee, ist ein Typ. Ach, ein Typ. Ah ja. Ein sogenannter Schauspieler. Ah, ein guter, der gefällt dir, oder weshalb? Ein guter. Naja, weil mir jetzt Sepp fällt dir noch was anderes. Sepp. Ja, natürlich, mir sofort, aber das sage ich jetzt nicht. Fußball? Ja, natürlich. Naja, natürlich. Ja, was denn? Welcher denn nicht? Jetzt? Der fällt mir gerade nicht ein, aber den wollte habe ich ja auch gesucht. Ja, und dann bin ich bei Bierblicher und wusste natürlich, dass ich am Niemandsland und ganz alleine bin. Na, wer heißt denn heutzutage noch Sepp? Keiner. Also, Sepp Meier, genau! Nein, also muss man irgendwie so... Der alte in die Fressetreter, oder? Ja. Auch einer der deutschen Waffenexportartikel. Ja. Geboren am 28. Februar 44. Ich kenne Sachen, die sind einfach sowas von überflüssig. 28. Februar 44? Ja, ja. Praktisch noch im letzten Kriegsjahr oder im vorletzten. Naja, ja, auf jeden Fall. Bombardier, sag ich nur. Mhm. So. Kommt gleich. So, sind wir denn jetzt so weit, dass wir mal hier die Nachrichten verlesen können? Ja, ich wäre eigentlich noch nicht ganz so weit, aber wenn du... vor die Augen und dann läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Ja, genau. Den habe ich früher in der Schule gelernt. So haben sich dann die Kommunisten in den 30er Jahren gegen SA auf, musikalische SA auf Märsche gewehrt, indem die sich immer an die Straße gestellt haben und Zitronen gefressen haben. Ich weiß jetzt schon, wie die schmecken. Da sind den SA-Bläsern immer das Wasser im Mund zusammengelaufen und dann konnten die ihre Blasinstrumente nicht mehr. Eine prima antifaschistische Aktion. Die quasi in der dritten Klasse gelernt habe. Was hast du in der dritten Klasse gelernt? Da bist du zum Religionsunterricht marschiert. Ja. Ja? Ja, warum denn auch nicht? Da konnte ich wenigstens noch wählen. Will ich jetzt an Gott glauben oder nicht? Bei uns. Müde bin ich, geh zur Ruhe, morgen wähle ich CDU. Oder? Das haben sie dir doch eingeprügelt. Nein, überhaupt nicht. Bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich mir da sicher. Das erste Mal, dass... Kennst du denn den kirchlichen Reim auf SPD? Ich auch nicht. Ist okay. Ist nicht besonders kirchlich. Nee. Müde bin ich, geh zur Ruhe, morgen will ich CDU. Ja. Mein lieber Scholli, du hast es ohne leicht gehabt, oder? Auf mich hier noch zu politisieren. Wieso? Natürlich musst du politisiert werden. Ja, warum denn? Naja, weil du hier so scheiß unpolitisch immer darüber kommst. Ja, das will immer ich auch nur mal sein. Melancholie hin und her ist ja gut und schön, aber ein bisschen politisch könnte man schon sein. Ich habe irgendwie keine Melancholie vor, ich bin einfach mal wieso, ein bisschen platt. Wieso liest du hier nicht vor, dass sich die deutschen Waffenexporte vervierfacht haben in diesem Jahr? Ja, weil mir das egal ist. Das soll dir aber nicht egal sein, Kötter Heinrich. Ja, du kriegst keine Oliven ab, wenn du weiterhin so unpolitisch bist. Ja, dann werde ich mich bemühen, dass ich weiter so unpolitisch bin. Weil was sind du denn für Dinger drin? Die sind irgendwie schwarz. Marokkanische Oliven, schwarze Marokkaner. Ja, genau. Jetzt sei nicht so ausländerfeindlich. Multikulti. Ja. Clash of Cereals, oder wie heißt das? Ja. Ja, sicher, wahrscheinlich. Oh, das war jetzt wieder eine total verzwirbelte Bemerkung von mir, merke ich gerade. Ja, schwer, da muss man erstmal hinterherkommen. Clash der Cerealien. Ah ja, gut, aha. Kötter Heinrich, die Zeit rennt uns davon, es ist 23:38 Uhr. Ich will auf die Bremse drücken. Ich verstehst du, wenn jetzt einer von diesen Radio-Blockwarten zuhört, dann ist wieder voll auf die Fresse. Ja, natürlich. Aber bei dir, weil du mich hier mal in die Gespräche verwickelst. Ja, ich weiß nicht. Ich dafür. Ja, wir haben das so abgemacht. Ich nehme das auf meine Kappe, bis ich fliege und dann kriege ich irgendwie endlich die 10.000 von dir. So, dann lese ich jetzt mir gleich das Wetter vor. Ja. Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. Fritz Info. Hey Kinder, es wird euch überraschen, aber es ist 23.39 Uhr und ich habe auch einiges zum Wetter zu verlieren. Im Laufe der Nacht erwarten uns nämlich immer mehr Wolken. Gegen morgen kann es dann im Süden etwas regnen. Die tiefsten Werte liegen zwischen +3 und -1 Grad. Morgen bleibt es bis zum Nachmittag bewölkt, trübe und regnerisch. Später lockert es dann ein bisschen auf. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerhard Kötter-Heinrich. In der Folteraffäre bei der Bundeswehr geht das Verteidigungsministerium neuen Vorwürfen nach. Beide Fälle sollen sich in Baden-Württemberg zugetragen haben. Morgen wird sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit den Misshandlungsvorwürfen befassen. Der Bahntechnikkonzern Bombardier will weltweit tausende Stellen abbauen. Laut der Berliner Morgenpost wird das Unternehmen morgen im kanadischen Montreal Details bekannt geben. Im brandenburgischen Hennigsdorf sollen 550 Jobs gestrichen werden. In der Ukraine hat die Opposition die Gespräche mit der Regierung abgebrochen. Sie wirft ihr Verzögerungstaktik vor. In der Hauptstadt Kiew blockieren Anhänger der Opposition wieder wichtige Regierungsgebäude. In den USA tritt Heimatschutzminister Rich zurück. Das hat er am Abend in Washington bekannt gegeben. Nach der Wiederwahl von US-Präsident Bush ist Rich der 7. Minister, der auf eine 2. Amtszeit verzichtet. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin bleiben nach 4 Spielen um den ULEB Cup weiter ungeschlagen. Die Berliner gewannen die Spitzenbegegnung beim griechischen Vertreter PAOK Saloniki nach Verlängerung mit 94:88 und übernahmen die Tabellenführung in ihrer Gruppe. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck Potsdam. Zwischen Ludwigsfelde West und dem Dreieck Nutetal hat ein Lastwagen Ladung verloren. Die liegt jetzt auf der mittleren und der rechten Spur. Dort muss man also ein bisschen die mittlere und rechte Spur, die linke Spur lohnt sich, sagen wir mal so. Ansonsten keine Meldung, gute Fahrt. Sag mal, das sind genau die Meldungen, die du vor einer Stunde schon vorgelesen hast. Ist denn nichts passiert in der Zwischenzeit? Ja, du drückst hier Ukraine? Irgendwie aufs Tempo, aber die Welt steht ja, still, verdammt nee, nochmal. Nee, stimmt ja nicht. Guck mal nach den deutschen Waffenexporten. Und da, wenn ich nachher nicht die Meldung höre hier, wieso das denn? Dann arbeite ich aber aus, dann springe ich hier Quadrat. Wann hast du das denn aufgeschnappt? Sag dir nicht. Wahrscheinlich vor einer Woche überhaupt von. Wieso soll ich das heute lesen? Investigativer Journalismus. Ich hab's heute gehört. Du wirst es morgen in der Zeitung lesen. Ja, hier nicht, bei mir schon. Mein lieber Freund. Ja, sicher. Du wirst es morgen am Morgen Post lesen. Sicher. Und wenn nicht im neuen Deutschland von gestern. Aber du kriegst keinen in die Fresse, keine Einheit. Da hoffe ich aber. Du kriegst überhaupt keine Oliven. Ja, komm mal. Nein, doch, du kriegst Oliven. Ja, danke. Aber wir müssen rauskriegen, was das mit dem Eisen-2-Gluconat auf sich hat. Ja, hoffentlich kommt da mal eine Meldung an. Vielen Dank, Gerald. Bitteschön. Och, und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich sagte, schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Hallo? Das Jahr geht zu Ende. Dezember. Fritz präsentiert im Dezember. The Roots. Am 3. Dezember in der Columbia Halle Berlin. Die Beastie Boys. Am 9. Dezember in der Max-Schmeling-Halle Berlin. Mia. Am 11. Dezember in der Columbia Halle Berlin. Rammstein am 16., 17. und 18. Dezember im Velodrom Berlin. Die Toten Hosen am 30. Dezember in der Arena Berlin-Treptow. Fritz im Dezember. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Meiste Musik. Fritz. We'll be right back. so dass Eisen-2-Gluconat, künstlicher Säureregulator und Stabilisator, ist weiß ich inzwischen selber. Und dass er nur für dunkel gefärbte Oliven zugelassen ist, weiß ich auch. Und das vom Verzehr von über 20 Gramm abzuraten ist, weiß ich inzwischen auch. Nichtsdestotrotz wäre jetzt mal schön, wenn man hier einen Lebensmittelchemiker anriefe unter dieser Telefonnummer und wirklich mal erklären könnte, wozu man denn Eisen-2-Gluconat brauchen kann und was ein künstlicher Säureregulator macht und was ein Stabilisator macht. Lebensmittelchemiker dieser Welt, das ist hier eure Nummer? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. David, Gerald, habt ihr gehört? Nicht mehr als 20 Gramm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob von den Oliven oder vom Eisen-2-Gluconat. So, jetzt kick mal an, 8 Lebensmittelchemiker rufen an hier. Ist ja auch toll. Hallo? Naja, hallo? Hallo, Kuttner. Ja, das war, oh Mensch, jetzt war ich zu schnell. Hallo? Ja, darf ja wohl die wahr sein. Sag mal, bist du Lebensmittelchemiker? Na, aber sowas von. Nee, glaubt ja nicht. Nee. Was ist ein Säurestabilisator? Ja, also du darfst auf jeden Fall nicht mehr als 20... Ah, hilf ich selber. Hallo? Hallo? Ja, warum schmeißt du mich denn raus? Was ist ein Stabilisator? Ein Stabilisator? Also der stabilisiert die... Ja. Hallo? Ja, hallo? Bist du Lebensmittelchemiker? Mein Kuttner. Hallo? Ja, mein Kuttner. Du bist ja auch kein Lebensmittelchemiker. Nee, ich hab aber schöne Frauen so. Naja. Hallo? Frauensorgen, das geht hier über mein Überleben. Hallo? Die Krankheit. Hallo? Mein Kind, was ist denn hier? Hallo? Hallo? Bist du Lebensmittelchemiker? Natürlich. Was ist denn ein Säureregulator? Was macht denn der? Der macht was Lustiges. Hallo? Stricher. Wie bitte? Stricher. Hallo? Was ist er? Hallo? Ach Mensch, das bringt er alles nicht. Hallo? Ja. Warum kann er nicht mal ein Lebensmittelchemiker? So schwer kann es doch nicht sein. Hallo? Na Wolle, wie ist das ohne? Hallo? Hey, hallo? Nee, hallo? Hey Rot, was geht? Hallo? Ach man, Kinder, jetzt nochmal hier bitte Lebensmittel. Ich schmeiß jetzt erstmal nochmal wieder alle raus und dann Lebensmittelchemiker. So, jetzt werden alle rausgeschmissen und wer ein Lebensmittelchemiker ist, der soll jetzt mal hier gleich die Nummer hier anrufen. Und wenn keiner ist, dann ist ihm keiner. Ist ja auch nicht so schlimm, aber ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Dass man sich mal mit eben über, was ist E574? Hallo? Hallo? So sieht's. Hallo? Hi. Bist du Lebensmittelchemiker? Nee, immer noch nicht. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ich wollte dir was sagen zu dem komischen toten Farbstoff. Also ein Eisen-2-Gluconat ist eigentlich nur dazu da, damit diese Oliven überhaupt schwarz sind. Du isst nämlich keine schwarze Oliven, sondern grüne Oliven. Ach, echt? Ja, das ist Billig-Olivenschrott. Jetzt halt die Klappe, die schmecken verdammt gut. Ja, natürlich schmecken die gut wie im Säureregulator, sonst würde auf das Zunge brennen wie Essig. Wieso würden die sonst ja, nicht essen? Ganz, das stimmt ja nicht. Nee, der Säureregulator ist ja eigentlich nur dazu, dass das Zeug nicht entweder zu sauer wird oder zu alkalisch wird. Aber das sind billige grüne Oliven, die schwarz gefärbt sind. Das sind die allermeisten Oliven. Es gibt richtig schwarze Oliven, die kosten auch das 3- oder 4-fache. Ach echt? Ja, natürlich. Aber die schmecken so toll. Und stirbt man jetzt von Eisen-2-Gluconat? Nö, war, oder? Naja, wenn du 2 Kilo davon schluckst, vielleicht schon. Naja, wird ja nicht drin sein. Ich habe jetzt die Büchse schon weggeschmissen. Ich weiß ja nicht, wie viel Eisen-2-Gluconat die da drin gemacht haben. Da wird nicht viel drin sein. Ich schätze ein halbes Gramm oder ein Gramm oder irgendwie. Aber so ein bisschen Eisen-2-Gluconat färbt die grüne Oliven schwarz. Ja, genau. Das ist dazu da. Das ist nur Farbstoff. Das ist die Verarschung des Kunden. Ach so, aber also mir sind doch egal, ob die schwarz oder grün aussehen, Hauptsache die schmecken, aber die schmecken eigentlich gut. Ja, das ist okay, dann kannst du ja weiter kaufen. Ja, aber warum müssen die dann schwarz färben, verstehst du denn? Ja, schwarze Oliven haben eigentlich, also richtige schwarze Oliven haben einen anderen Geschmack. Ach so. Ja, und die hängen auch irgendwie länger am Baum und werden irgendwie anders fermentiert. Und sind von daher dann teurer, klar. Und die kosten wesentlich mehr. Ja. Und das andere sind eben, das ist dasselbe wie die Grünen, nur eben schwarz, weil es die Leute schick finden. Ah, und ja. denken, sie würden was Teures kaufen. Ach so. Ja, da kaufen sie dann für 20 Cent mehr so ein halbes Cent Farbstoff. Deutsche Spießerverarschung. Genau. Genau, haben sie mich wieder auf den falschen Fuß erwischt, der Marokkaner. Nicht ja. Blöde. Und woher, aber woher weißt du das? Weil ich so ein bisschen Biochemiker bin. Was heißt denn ein bisschen? Wie ist man ein bisschen Biochemiker? Ja, indem man jetzt studiert. Ach, du studierst es gerade? Jo. Und würdest du denn Sachen essen, in denen Eisen-2-Gluconat drin ist? Klar. Ja? Ja, zwar nicht oft, aber ich hab da nichts dagegen. So andere Sachen würde ich nicht essen. So Gurken mit Süßstoff. Das mit, ist mit womit? Mit womit? Mit Süßstoff drin, so saure Gurken. Mit Süßstoff? Ja, saure Gurken, da ist bei den allermeisten Süßstoff drin oder bei vielen Süßstoff drin. Ja, aber man könnte auch Zucker drin machen, warum machen die da Süßstoff? Weil der Süßstoff billiger ist als Zucker, das ist ohne Kundenverarschung. Ehrlich? Ja, deshalb kaufe ich das auch nicht. Ich gucke da immer drauf, da muss Zucker drin sein oder Janisch, aber wenn Süßstoff drin ist, kaufe ich es nicht, weil sie mich verdummen. Also dann kaufst du es also nur als aus Protest gegen Verdummung quasi nicht? Genau. Ansonsten vom Geschmack oder gesundheitlich hast du da keine Bedenken, aber du fühlst dich verarscht. Ich fühle mich total verarscht. Ah ja. Was sind denn noch die gängigsten Verarschungen, was Lebensmittelchemie betrifft? Oh. Fällt dir jetzt aus dem... Gelatine im Joghurt. Gelatine im Joghurt? Ach so, dann macht der ist ja so ein bisschen dicklicher, wa? Ja. Und ist schöner auf der Zunge und ist totaler Quatsch. Aber warum? Aber wenn er schön auf der Zunge ist, dann hat doch der Gelatine seine Berechtigung. Naja, das ist ja aber auch nur zum Geld sparen. Wieso? Ja, wenn ich schlechte Milch nehme mit wenig Fett und irgendwelches Abfallzeug und dafür einen Joghurt machen will, dann geht es eben nicht. Ah ja. Kennst du dich mit diesen ganzen E's immer aus? E547? Nee, ich habe keine Ahnung, aber da gibt's so eine Liste. Ja, ja. Da kann man nachgucken. Und dann kickst du dann selber auch manchmal nach? Nee, eigentlich nicht. Nee, nicht. Gut. Nö, also so ein paar gängige weiß man und... Welche Gänge weißt du? Ich glaube 300 oder 301. Das ist Ascorbinsäure. Steht dann da drauf. Die ist doch aber nicht schädlich, oder? Nee. Ascorbinsäure? Das ist stinknormales Vitamin C. Ja. Und da steht dann irgendwie so ein doofes E drauf oder irgendwas anderes. Und dann denken die Leute, das ist totale Chemie, totale Gift. Und in Wirklichkeit ist es völlig Wurst. Ach, kick mal einer an. Ist ja. Aber hier steht jetzt auch nicht drauf, wie viel Eisengluconat die dazu gemacht haben. Oh, ich muss schon aufstoßen. Sind es schon die ersten Anzeichen? Von der Vergiftung, dann ess noch mehr. Das hilft dann wieder. Na, ich weiß noch, irgendwie Kötter Heinrich sitzt auch nicht mehr draußen, doch, der trinkt auch schon hektisch. Da musst du Schnaps trinken, das hilft immer. Schnaps hilft immer, genau. Du scheinst mir doch ein ziemlich kompetenter Lebensmittelchemiker zu sein. Das passt vor allem hervorragend zu Oliven. Wieso? So ein Schnaps. Ja? Ja, klar. Gut, aber es gibt wenig Sachen, wo ein Schnaps nicht zupasst, wa? Naja, zu Bier, finde ich, passt es nicht. Naja, wobei Molle und Korn, wa? Naja, danach ist mir immer so schlecht. Ja, und ich glaub, das liegt dann am Schnaps. Kann sein. Oder am Bier. Oder am Bier. Mensch, ich danke dir aber sehr für deinen Anruf hier. Ja, bitte, bitte. Das war doch toll. Dass man das war richtig jetzt auch aus der Kategorie Menschen helfen Menschen. Jo, dann schnabuliere ich hier mal. Ich hoffe, dass das geholfen hat. Super, vielen Dank. Du studierst jetzt schön weiter Biochemie, oder? Ja, genau. Ah, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bitte. Okay, tschüss. Jo, tschüss. Oh, Kinder, bin ich beruhigt. Na, das ist doch schön. So schwer war das doch nicht. So kann das doch funktionieren. Man kann sich doch wohl mal 5 Minuten zurückhalten, wenn man gerade kein Lebensmittelchemiker ist und keine Ahnung hat. Da muss man doch nicht anrufen und sagen, das muss ich doch ein bisschen alles so regulieren. Dann hat der Onkel doch gleich wieder gute Laune. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hey, guten Tag, hier ist Franz. Na, siehst du, und jetzt habe ich da gleich gute Laune, Franz. Hallo, Franz. Ja, morgen. Mensch, Franz. Na, das ist doch schön, Franz. Wir reden heute über Frauensorgen. Nicht gerade dein Thema, aber immerhin. Doch, ich habe eine schöne, und zwar... Wie alt bist du denn, Franz? Mir fallen meiner besten Freundin. Wie alt bist du denn, Franz? Auch. Wie alt bist du, Franz? Ich bin fast 16. Nicht fast, aber ich werde noch 16. Du wirst nur 16. Ja. Ist doch keine Frauensorge, die fallen meiner schönsten Freunde. Die eine Frauensorge ist eher, dass man selber schöne Schuhe hat und die Frau Freundin dieselben. Ja, auch. Nee, nicht auch. Oder noch was anderes, wo finde ich ein Mädel, das mit mir auf Klo geht zusammen? Weil Frauen müssen immer zusammen auf Klo gehen. Aber meinst du, dass das eine Sorge ist? Naja, kann ja sein. Aber meinst du, dass das wirklich eine Sorge ist? Das vermutest du jetzt eher. Du hast bloß beobachtet, dass Frauen ja eine paarweise auf Klo gehen. Es ist eher ein Drang als eine Sorge. Ja. Naja, jetzt eigentlich geht's aber um Sorgen. Aber immerhin, Franz, das war jetzt gewissermaßen ansatzweise war schon fast ein Beitrag. Genau, da fickt noch Robert und Niklas. Nee. Hallo? Hallo Jungs. Oh Mist, jetzt hab ich aber. Das hallo, rein. Hallo Rolf. Sag mal, was ist denn dir? Du rufst aus deinem Loft an, oder? Und die 150 Quadratmeter, die hallern natürlich ganz schön. Ich ruf mal, ich reg mich immer selber auf, weil die Leute, die zu doof sind, die Radio auszumachen. Genau, und dann musst du feststellen, dass du selber zu doof bist. Genau. Ja, ja. Das ist traurig. Aber warte mal kurz, ich muss jetzt in diesen Raum, wo das Radio steht, weil ich bin nämlich jetzt rausgegangen. Genau, weil ich wollte dir eigentlich sagen, was ein Stabilisator ist. Ach so, warte, Säure, wa? Dass nicht zu sauer, nicht zu basisch ist. Ja, das hat sich ja schon erledigt, ja. Woher kennst du das alles? Ich habe einfach nachgeguckt. Ach so, nachgeguckt? Genau. Ja, ist auch nicht schlecht. Was bist du eigentlich vom Beruf? Ich bin Informatiker. Ach, und was machst du da so als Informatiker? Im Moment. Arbeitest du richtig so? Programmieren und also Hardware und Software halt, ja. In so einer Firma? Nee, bei einem Kunstprojekt. Bei einem Kunstprojekt? Was programmierst du denn da? Website. Ja. Ist da was Schönes zu beobachten? Kannst du gleich mal eine Adresse sagen, dass ich das mal kontrollieren könnte? Könntest du ja. Ja, mach mal, sag mal an hier. Unter troja-projekt.org. Und Troja mit J oder mit Y? Mit I. Troja. Troja-projekt.org. Projekt mit K. Nee, mit C, Englisch. Ah, genau. Na, dann sag doch Project. Ja, Project, ey. Genau, Project.org. Kick an! Ja, Sieg. Siehst du? Was sieht man denn da jetzt? Bist du jetzt BBM oder BBO? Ich bin einer von den BBOs. Du bist einer von den BBOs. Genau. Was passiert denn da? Das sieht ja schon wieder ein bisschen sehr nach Kunst aus. Ja, ist doch so, ja. Marienplatz hinten, naja, spitze. Ja, ist der Marienplatz in Stuttgart, ja. Aber das ist noch ein Rendering, das ist kein echtes Bild, was du da siehst. Ach so. Genau. Ja, und passiert da jetzt irgendwas? Ja, das ist ein mobiles Theatergebäude. Ja. Und es geht thematisch um politische Kontrolle bei dieser Wanderausstellung. Die wird durch Europa touren. Aha. Genau, 2005 bis. Und was machen die da immer in dem Container? Machen die damit? Ja, also in diesem Container drin wird ein Pixelraum sein. Also ein Raum, 13 mal 11 Meter, der komplett aus Pixeln besteht. Ah, und denn? Ja, da können halt Animationen laufen auf diesen Pixeln. Also man befindet sich sozusagen wie in einem Fernseher. Nur halt ohne Farbe. Und ja, Mann, halt die Kunst braucht schon immer Erklärung, oder? Von alleine funktioniert die heute nicht mehr. Nee, ja, ich bin ja auch kein Künstler. Ja, nee, du bist ja nur Informatiker. Insofern ist das alles nicht deine Schuld. Nee, das ist richtig. Ja, muss ich mich da nicht beschweren bei dir. Zahlen die wenigstens ordentlich? Nee. Ja, auch super. Ist ja schon mal wieder toll. Es interessiert mich auch eher so das Thema. Ist auch sehr interessant. Also politische Kontrolle, nicht letale Waffen und so ist ganz okay. Nicht letale Waffen? Genau. Aha, so Gummigeschosse. Auch, ja. Aber gibt's ja Besseres mittlerweile. Was noch? Ah, so diverse. Arschbomben. Auch, ja. So, diverse Gifte halt, die zum Beispiel nur auf spezielle Ethnien wirken. Echt? Nee. Ja. Super, oder? Ehrlich? Gibt's nie. Gibt's, ja. Wird sogar entwickelt. Wenn du mal eine Suchmaschine deiner Wahl bemühst im Internet, wirst du dazu auch einiges finden. Stimmt, die Japaner haben auch so einen genetischen Defekt, dass sie mit Alkohol irgendwie nicht so gut zurechtkommen. Genau, zum Beispiel, ja. Und sowas, da kann man ansetzen. Sehr interessant, also ist doch erschreckend, was im Moment schon möglich ist. Und wo findet man nicht letale ethnische Waffen im Internet? Ja, da muss man da suchen. Danach. Wie denn? Na, gib doch mal einfach rein. Nicht letale ethnische Waffen oder. Das heißt ja wahrscheinlich non-lethal, oder? Genau, non-lethal weapons. Da gibt es sogar ein EU-Paper dazu, was von der EU ausgearbeitet wurde und das ist unsere Grundlage. Mein lieber Scholli. Ach, das ist alles nicht schön, oder? Ja. Das ist nicht wirklich schön, ja. Ja. Nochmal, es ist nicht schön, wie man sieht, wie damit umgegangen wird im Bundestag. Weil ich da auch kürzlich deswegen war und mir da ein paar Vorträge angehört habe, die dort teuer bezahlte Wissenschaftler gemacht haben und da die Herren Abgeordneten geschlafen haben während dieser Sache. Und die müssen dann für uns darüber entscheiden, ob wir so eine Waffen brauchen oder nicht. Das finde ich noch viel beunruhigender. Ja. Ei, ei, ei. Oh, auf der wird ja heute hier gleich wieder eine sorgenvolle Sendung. Ja. Erst Eisen 2 Gluconat und dann noch nicht letale Waffen. Genau. Na, dann danke ich dir trotzdem. Oder wolltest du jetzt auch noch eine Frauensorge beitragen? Hätte ich auch noch was drüber zu echt? Sagen. Echt? Na, dann sag doch mal. Also, Wie alt bist du denn eigentlich? Wie heißt du denn überhaupt? Ich hab dich ja vorhin einfach nur so Rolf genannt. Stimmt, na eben, ja. Weil mir ja die Panne mit dem Radio passiert ist. Ja. Ich heiße Stefan. Stefan! Genau. Hm? Und ich bin 25. Ah ja. Genau, ja, eine Frauensorge. Hast du denn Erfahrung mit sorgenvollen Frauen? Ja, mit meiner Mutter zum Beispiel ist eine sehr sorgenvolle Frau. Ah ja. Ihr größtes Problem ist zum Beispiel immer, ob ich denn schon was gegessen habe heute. Super! Also immer, wenn wir telefonieren, ist dann immer, was hast du denn heute schon gegessen? Das ist hast du schon was gegessen? Genau, Spitzen. Das ist echt eine 1A-Frauensorge, also so eine Muttersorge genau, eigentlich. Genau, so, was mit ihrem Kind so ist. Genau. Aber Mütter sind ja in aller Regel Frauen. Ja. Gut! Und jetzt, sagen wir mal, auf gleicher Augenhöhe so eine Frauensorge? So also quasi da so Beziehungs. Hast du mir das ja eigentlich schon vorweggenommen. Das war ja dann eher die Geschichte mit dem Dicksein zum Beispiel. Habe ich bis jetzt auch noch nicht, also jetzt nicht eine Frau mit eine längere Beziehung mit einer Frau gehabt, die jetzt nicht irgendwie das der Meinung war, sie wäre irgendwie zu dick. Die nicht der Meinung wäre, sie wäre zu dick. Ja. Also da stimme ich dir vollkommen zu irgendwie, obwohl die Frauen, weiß Gott, nie zu dick waren. Super. Weil sie wären sich ja gar nicht mehr ein Typ gewesen. Ja, genau. Aber sag mal, Stefan, was hast du denn heute schon gegessen? Hast du denn heute schon ordentlich gegessen? Aha, das ist ja sehr natürlich. Ich habe gefrühstückt und ich habe zum Mittag habe ich mir, oh stimmt, da habe ich gar nicht wirklich gut gegessen, habe ich mir immer nur so irgendwie so ein paar Weihnachtskekse, die ich vom Mütterlein bekommen habe, so reingestaubt zwischendurch und zum Abend habe ich eine Pizza gegessen. Aber eben auch so eine Tiefkühlpizza, die du irgendwie in den Ofen geschoben hast. Genau, so sieht's aus. Mein lieber Scholli, wenn das Mutti hört. Wenn dit Mutti hört. Aber die hat keinen Frist um die Zeit. Okay, da bin ich aber beruhigt. Können wir aber beide ein bisschen beruhigt sein, oder? Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Tschüss. No doubt. Y'all care anymore about this hip-hop, man? I mean, how far will you punk motherfuckers go for 15 seconds of fame? Microwave popcorn ass niggas. Yeah, we give you much more. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Start a nuclear war. At the gay bar, gay bar, gay bar. Wow! We'll be right back. train, but I'm doing it as hard as I've ever done it before. I bet you say that to all the boys. We're not bad for four aging queens, are we? Really, what do you think? All this faggot rap going on, you commercial, I hurt you. The Kleptones. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau, genau, Kinder. Wir reden hier noch über die Top 10 der Frauensorgen unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Genau, ah, falsch, der jetzt hier nicht. Die andere Telefonnummer ist hier, die vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Sag mal, die müssen wir uns ja auch noch anhören, das Band vom, na, wie machen wir das? Ah, erstmal kurz die Telefonrunde hier. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Abend. Namen, wer bist denn du? Die Mia. Die Mia? Mhm. Eher weiblich? Ja. Und eher sächsisch? Ja. Spitzenmischung, super. Mia, wie alt bist denn du? 16. Also wenn du schon eine Fragerunde über Frauensorgen machst, dann müsstest du schon wissen, dass meine Frau nie nach ihrem Alter fragt. Dude, eine Klasse schreibe ich gleich hin als Frauensorge. Frage nach dem Alter. Aber sag mal, du bist doch jetzt noch nicht so alt, dass man sich da, oder? Wie alt bist du denn? Naja, so vor 16, knapp. Noch vor 16? Frage nach dem Alter. Gut, aber du hattest noch eine ordentliche andere Frauensorge? Wobei, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich, wenn wir 10 zusammenkriegen, wäre schon schön. Na, willst du einen haben, reelle oder mehr so nachgesagte? Oh, eigentlich, naja, klingt schon so, wie wenn es eher nachgesagte alles wären, oder? Ja, dann auf jeden Fall Schuhe. Also, Schuhe? Was heißt denn Schuhe? Heißt das irgendwie, ich habe die falschen Schuhe, ich habe keine Schuhe, ich habe zu wenig Schuhe? Viele Varianten. Ja? Sag doch mal die Variante, die dich am heftigsten umtreibt. Oh Gott. Die dich quasi nicht schlafen lässt. Mich? Ja. Oh, ich bin gar nicht so ein Mensch. Ach so? Nee. Aber du hast bei wem hast du denn beobachtet, das Schuhproblem? Also es kommt wahrscheinlich im Fernsehen und sonst wo. Und allseits bekannt. Echt? Du kriegst so viel Sex in the City, oder? Nee. Oder eher kaum. Ach, eher nicht? Aber warum denn nicht? Weil du Scheiße findest? Weil ich den Sender gar nicht hab. Ach so. Was siehst du? Kick mal, den kann ich gar nicht Scheiße finden, weil ich es noch nie gesehen habe. Jedenfalls nicht wirklich gesehen habe. Vielleicht ist es so ja total prima. Wahrscheinlich ist es so ja total prima. Naja, gut. Können wir jetzt beide nicht drüber reden, wa? Haben wir beide keine Ahnung. Ja, ne? Aber andererseits redet man ja auch gerne über Sachen, von denen man keine Ahnung hat. So, Schuhe. Wie denn jetzt Schuhe? Na, gilt so, Geld für die gewünschten Schuhe, passende Schuhe zum Klamotten. Ach so, aber du kennst das jetzt praktisch nur aus dem Fernsehen, das Schuhproblem. Ja. Dein eigenes ist es jetzt nicht? Nö, großartig. Ach, schade. Und hast du selber so ein so eine quasi klassische Frauensorge, für die du dich dann unter Umständen schämst, weil du die ja nicht haben wolltest, aber dann doch hast? Klar, telefonieren. Aber telefonieren ist ja keine Frauensorge. Ja doch, die Telefonie. Also ist ja jetzt keine Sorge. Ja, gut. Naja, das ist jetzt aber wirklich dann so der reelle Stress. Nee, aber sowas in der Art, Mensch, Junge, hast du schon mal gegessen? Oder was koche ich heute? Oder ich habe nichts anzuziehen? Oder die Sachen, die gut schmecken, setzen so an? Oder sowas eben. Was man sich so in deiner Frauensorge vorstellt eigentlich. Shoppen dauert zu lange. Shoppen dauert zu lange? Kann doch ja nicht zu lange dauern für eine anständige Frau. Doch. Nee, das dauert nur mal den Männern immer zu lange. Die Läden haben nur die richtigen Sachen. Sag mal, jetzt improvisierst du, jetzt schwimmst du aber ein bisschen und improvisierst so. Nee. Ziehst aus dem Zauberkästchen. Hast du eigentlich eine Handtasche? Ich? Ja. Nein. Siehst du, ist auch schon schrecklich. Kaum noch Frauen mit Handtaschen, oder? Handtaschen sind doch schrecklich. Naja, keine Handtaschen haben sie mehr, nicht mehr nähen können sie, kochen können sie ohne mehr. Ja, nischt. Ist doch schrecklich. Oder? Frauen ohne Handtaschen. Das ist doch, finde ich, irgendwie der geheimnisvollste Ort einer Frau, die Handtasche, was da drinne ist. Ist doch eigentlich gar nicht so geheimnisvoll. Naja, für eine Frau, deren Tasche das ist nicht, aber für jeden außenstehenden Mann? Na, denkst du, das ist total interessant. Der weiß ich ja eben nicht. Würde ich aber gerne wissen. Ausschütten, rumwühlen. Das wäre toll. Kannst du aber mal bei Mutti probieren. Bei Mutti? Hat ihr neue? Ja, Mutti hat auch keine Handtasche. Mutti kommt immer mit Nylonbeutel und bringt dir Essen. Junge, hast du schon was gegessen? Genau so ist es. Mensch, Mensch, Mensch. Mia. Hm? Aber von wo aus rufst du an? Wieso? Du musst ja ins Tief aus dem sächsischen Wald anrufen, oder? Ist es so schlimm? Nein, naja, na, ist so schlimm wie meinen Berlinern. Also insofern steht es 1-1. Ich hab ja, du weißt Gott, nur stiegen Dialekte. Ja, das merkt man. Ja, von wo aus rufst du denn nur an, Mia? Na, Nähe Dresden. Nähe Dresden, na siehste. Da spricht man noch das weiche Gefälle sächsisch, oder? In Leipzig ist schon... Also ich höre den Unterschied ja nicht, aber du hörst den, oder? Leipziger sächsisch? Wie würdest du das beschreiben, Leipziger sächsisch? Ich weiß gar nicht, ob Sachsen überhaupt merken, wenn sie sächsisch reden. Die merken sie natürlich nicht, aber würdest du nicht merken, dass der aus Leipzig kommt und nicht aus Dresden? Nee, ich glaube ja nicht. Ehrlich nicht? Nee. Oh, dann übt man noch das ein bisschen. Das merkt man mehr so Erzgebirgsrichtung, die dann ganz schlimm. Ach so. Oh, wenn ihr den Dresdner Sächsen sagt, dann muss es ja wirklich ganz übel sein. Mia, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Okay, tschüss. Tschüss. So, wir kommen jetzt nämlich zum Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Gemantelt von Musik. Das erste ist jetzt endlich das schon lange versprochene 16-jährigen Lied. Sweet 16, in dem Bob Peck unglücklicherweise in Englisch, aber Kinder, da hört man genau hin, ist nämlich total lustig und interessant und lehrreich, beschreibt, was man alles so machen kann, solange man noch 16 ist, weil man dann quasi noch nicht festgenommen werden kann. Bob Peck mit Sweet 16, dann das Band deshalb automatisch einen Anruf beantwortet und dann dachte ich dann einfach nochmal so, auf Verdacht, vielleicht Knock Knock, hören wir nochmal A Spoon Called Frank, oder? Ich glaube, da kann man nicht falsch machen, da kann man wahrscheinlich jeden Track anspielen und hat Freude daran. Erstmal Bob Peck, dann ein Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann A Spoon Called Frank. It's great to be a child, young and crazy wild. Burning up the road with gasoline and smash the car to rubble, get all the girls in trouble. You can't be arrested when you're sweet 16. The cops will take my zip gun, but not until I clip one when they frisk us to see if we're clean. They'll take our finger imprints, call us juvenile delinquents, but we won't go to prison 'cause we're sweet 16. You gotta have hair, miles of greasy black hair, and without a tattoo you can be sure that you are a square. You gotta have hair. We'll gang up on a slugging and a killing and a mugging, and it's just like trick-or-treat on Halloween. In my rod another niche made, unless I use my switchblade, so I can buy some reefers, 'cause I'm sweet 16. I'm a real gone commando, just like Marlon Brando. My black leather jacket's real keen. My hero's name is Elvis, he rocks me to the pelvis. I wanna go out and be mean, and the cops can't suspect me. The laws all protect me, I can get away with murder. Ha ha! Because I'm only sweet 16. Wartet! Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Hallo? Das hat die Jungs immer Piep gesagt. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi, Kuttner, Icke, Wolle. Ich wollte dir noch mitteilen, dass ich mich gefreut habe, dass heute die Silvia mal wieder angerufen hat in deiner Sendung. Habe ich ja lange nicht gehört hier, die Silvia. Ich wollte doch am Samstag, wollte ich ja eigentlich auch bei dir in die Volksbühne kommen, und zwar wegen dieser Veranstaltung Goodbye Adolf Hitler. Dummerweise hatte ich genau an dem Samstag schon was vorgehabt und konnte nicht kommen. Da fällt mir übrigens noch was ein, weil gerade das Wort Hitler gefallen ist. Ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dieser PISA-Studie, dass diese Verblödung so immer weiter voranschreitet, dass zum Beispiel die Schüler PISA Deutschland Platz 17 oder Platz 20. Und da ist zum Beispiel, wusste ich gar nicht, dass 22% des Nachwuchses im Geschichtsunterricht, wenn ihnen die Frage gestellt wird, wie Hitler mit Vornamen heißt, dass 22% des Nachwuchses sagt Heil. Und da bin ich ein bisschen erschüttert gewesen, als ich das gelesen und gehört habe und gesehen habe. Gut, das war gewesen. Mehr kann ich nicht sagen. Ende aus, over. Tschüss. Dein Leben entlässt dich nicht. Nicht mal ein Gedicht. Ob Geroll oder Toll. Im Denken wirren die Worte. Nichts. Wäre es nur eine Torte. Piep, hier bin ich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicke meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hi, hier ist Emma. Ich möchte eine Nachricht für die Silvia dalassen, ja? Also hallo Silvia, ich spreche dich mal direkt an. Sag mal, hast du es vielleicht schon mal mit einem Psychiater oder einen Psychologen versucht? Ich meine das ganz ernst. Es gibt da ganz, ganz tolle Leute, mit denen du dich ganz super über deine Stimmen unterhalten kannst. Ha? Ist also wirklich ganz lieb von mir gemeint. Okay, das war's schon. Ciao, ciao. Wir sollen immer artig sein, denn nur so hat man uns gerne. Wie sind die Tage schwer? An keinem Feuer kann ich erwarmen, keine Sonne lacht mir mehr. Ist alles leer. Ist alles kalt und ohne Erbarmen. Und auch die lieben, klaren Sterne schauen mich trostlos an, seit ich im Herzen erfahren, dass Liebe sterben kann. Hermann Hesse. Ja, hallo Jürgen Kuttner. Ich muss noch einmal sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass du vor 3 Wochen so schöne linke Lieder gebracht hast. Aber zu der Darbietung von Josef Beuys, da muss ich noch was bemerken. Du hast es angekündigt mit der Bemerkung, das sei politisch korrekt. Da habe ich zunächst mal gewisse Zweifel, denn der hat die nuklearen Aktivitäten der damals noch vorhandenen Sowjetunion und der USA nur gewissermaßen 1:1 gleich bewertet. Und das finde ich gar nicht richtig. Denn nicht die Sowjetunion hat mit dem nuklearen Wettrüsten angefangen, sondern USA hat damit angefangen. Und dazu noch auf eine äußerst perfide Art und Weise. Und noch eine kleine Bemerkung. Ich würde mich freuen, auch mal etwas von Perry Friedman zu hören. Naja. Dennoch einen schönen Abend. Nachts ist es kälter als draußen. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Josen, wir haben ein Problem, und zwar eine Kuttner-Zuhörerin will in den Tunesien-Urlaub fliegen, und das haben wir überhaupt gar nicht kennen. Deswegen muss die Kuttner-Urlauberin jetzt noch aus dem Bett geholt werden, damit wir sie noch dafür überreden können, dann nicht nach Tunesien zu fliegen. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Guten Tag, ich würde gerne ein Auto verkaufen, und zwar vom Typ VW Pro 181 aus dem Baujahr 1971, Typ 1 mit 1914 Kubikzentimeter Hubraum, 94 mm Klimakolben mit Totalziel 2 Kolbenring, Kurbelwelle mit aufgespeistem Gegengewichten, Webcam 86B, Nockenwellen, Kennedy Stage On, Kupplung 8-fach verstiftetes und erleichtertes Schwungrad, Verdichtung 7,8:1, T04B, Turbolader, 1,1 Bar Ladedruck, Mallory Verteiler mit MSD, Digital 6-Zündanlage, 750 CFM, Holley Vergaser mit eingesetzten Nitros, Völkerplatte und Spaßsitze. Naja, dazu muss gesagt werden, fahren kann er nicht mehr. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hey, you with the sparkling eyes, you with the fleshy bones, I know I just came here to sing for you. Here I am. Spoon Called Frank. Prima. So, Kinder. Naja. Paha. Frauensorgen. Jetzt Frauensorgen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Hallo, Frau. Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Wenn Sie glauben. Oh, nee, echt. Warum läuft nicht jetzt hier alleine alles weiter hier? Quatsch. So. Du bist doch auch Sachsen-Anhaltiner schon wieder. Na ja, als Tralala, was im Moment. Oh, nee, echt. Ich wär verrückt. Oh, Tralala ist ja echt hardcore. Sag mal, ihr verfolgt mich aber auch. Ich komme mal bald wieder mal durch. Mal anständig wieder durch. Mein lieber Scholli, was macht ihr Tralala? Was machen ihr Geschäfte? Die haben beschissen. Was für Bier schenken ihr da eigentlich aus? Warte mal, ich jetzt nochmal ein. Was für ein Bier ihr ausschenkt? Hallo? Jetzt bin ich doch Chef. Du bist ja Chef? Was für Bier schenkst du da aus? Sag ich immer, Länderbier. Was ist ein Länderbier? Jens, Pauschale. Was? Gülle, ja. Ne, mach doch mal jetzt den Radio da aus und jetzt sag doch mal bitte, was für eine Biersorte das da bei euch gibt. Ja, die eben, Köstritzer kriegen die gerade, ja. Köstritzer. Köstritzer Schwarz. Und so normales Bier? Gibt's da nur so irren... Berliner? Ja. Warum denn in Halle Berliner? Na, weil ich euch was so leiden kann. Ja. Und nicht so viel Kacke. Die haben dir deinen Tresen bezahlt, oder? Nee. Die haben ich selber aufgebaut. Hast du selber? Ach so. Und was kostet jetzt so ein Kleinet bei euch? So 0,3? 1,50. 1,50? Ja, das ist ja praktisch geschenkt. Ja, sag ich ja. Naja, so geschenkt ist es ohne. Ja, auch fast. Und warum laufen die Geschäfte so schlecht? Sag mal, gerade wenn es schlecht geht, dann trinken die Leute doch gerne eh über den Durst. So schlecht geht es mir ja doch nicht. Naja, siehst du, hast du aber eben gesagt, dass es dir schlecht geht. Nee, das war du ja. Du verdienst dich dann dumm und dämlich, oder? Natürlich, du fährst da mit so einem dicken Audi nach Hause, nehme ich mal an. Nee, mit dem Fahrrad. Quatsch. Naja, nur weil wegen Trinken. Ansonsten lässt du dich wahrscheinlich chauffieren in dem dicken Audi. Polizei wird von Bescheid, wenn ich gut sehe. So, sag mal, wir wollten jetzt über Frauensorgen reden, aber das wird nicht, da Frauensorgen. Kennst du mich ja nicht aus. Ja, Frauensorgen ist ein Thema heute. Sag mal, ihr hört zwar immer zu, aber zuhören tut er nicht, oder? Wir haben vorhin schön versucht mitzubekommen, was es geht. Na, um Frauensorgen. Frauensorgen haben wir auch. Und um Eisen-2-Gluconat. Nee, ihr sollt keine Frauensorgen haben, sondern ich versuche hier eine Zusammenstellung der klassischen Frauensorgen hinzukriegen. Die Frauensorgen? Ja. Schlechte Fahrer. Haben die. Was haben die? Schlechte Sache. Katrin ist ja auch nicht mehr am Start. Warum nicht? Die macht ihre Umschulung. Die hat keine Zeit mehr. Die hat ihre Frauensorgen. Echt? Die macht Umschulung? Ja. Ja, ja. Naja, ist doch auch schön. Und, ja, toll. Aber es fehlt mir natürlich der Umsatz. Ach so. Jetzt ist echt der Umsatz eingebrochen. Der Rotwein, die Rotweinvogel. Oh, das ist natürlich. Oh ja, die setzen Staub an. Naja, aber andererseits, der Wein wird dann besser, je älter, oder? Ja, naja, ne. Ja. Sag mal, mit Frauen sorgen könnt ihr mir. Ihr habt doch keine Erfahrung mit Frauen, oder? Nee, eins muss man sich entscheiden. Für einen Suff oder für Frauen, oder? Betet zusammen, geht im Grunde nicht. Im Grunde hier hast du da recht, gut noch. Ja, weiß ich, dass ich recht habe. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil man kann sich auch die Frauen schön saugen. Ja, und wenn ihr was könnt, dann das, oder? Wenn, dann kann man das aber richtig. Ja, genau. Das glaube ich gerne. Vor allem 50. So. Naja, das war doch mal wieder. Klar, und dann noch und dann ein Schnäpschen ins Bier rein, oder? Dann dreht es schneller. Ja, mach ich bei dem, genau. Genau. Super. Ich habe mich mal wieder gefreut, vorgekommen zu sein. Ja, ich freue mich ja irgendwie auch irre, wieder mal einen Anruf aus Halle erhalten zu haben. Aber das ist ja das Bundesland, was es überhaupt nicht, naja, nicht gibt. Ja, wissen wir. Wir wissen, wovon wir reden, oder? Ich habe ja letztens auf der Baustelle, ich mache nebenbei noch Rock'n'Roll. Wie denn? Was machst du Rock'n'Roll? Ja, pass mal auf, Udo Lienz war ich vor ersten Halle jetzt hier gerade. Der war jetzt in Halle? Naja, mit Nina Hagen habe ich Foto. Und da bist du hingegangen? Ich habe da gearbeitet. Nein, ach so, naja, gut, dann jetzt. Das ist eine Entschuldigung. Na, so auf- und Abbau und so, ne? Weil du weißt, mit den 50 Bier in der Kneipe kannst du nicht so existieren. Mann, Udo Lindenberg. Also wenn, ich habe mich jetzt gefreut, in Berlin war plakatiert, Bissar Kirov singt wieder. Dann dachte ich, wenn einer cool ist, dann Bissar Kirov. Nee. Natürlich. Udo Lindenberg noch besser. Aufmarsch der Giganten. Ja. Weiß ich. Ja, aber da fasst man sich da an den Kopf, oder? Da tritt irgendwie Bissar Kirov eine Spur bescheiden auf. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wo dann auch Peter Maffay kam. Die sind sowieso unterschätzt, die bulgarischen Schlagersänger. Wo ich dann auch die andalusische Wanderwarte, so genau. Heißt ja immer. Ah ja. Das ist jetzt ohne so eine ganz feine Bemerkung. Ja, hat ja jetzt nicht mit Recht. Würde ich mal, ehe jetzt hier weiter ausfällig wird, würde ich mal versuchen, das Gespräch zu einem unglücklichen Ende zu bringen, oder? Aber ich schicke dir auf jeden Fall mal ein Gläschen Bier. Achso. Ja. Mit Widmung von mir, mit Nina Hagen da hinten. Nee, will ich nicht. Echt? Nee, will ich echt nicht. Nee, dann mach mal ein schönes Kneipenrundenfoto. Das mache ich, weil ich am. Mit Katrin und Rotwein und allen Säufern und dann schickst du mir ditte. Da würde ich mich freuen drüber. Ich habe am Sonntag am 13. Jahresjubiläum, da mache ich das. Super, drücke ich euch die Daumen, mach ein schönes Foto, wa? Alles klar. Und versuch nicht super wackeln. Mach mal das Foto, bevor der Hahn angeht. Ja? Ja. Okay. Vielen Dank. War eine schöne Sendung noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Sing es in das Blau über Schwarz. lege mit dir am hellen Ufer und übers Meer zog der Tag, Dämmerung fährt das Land. Heinrich, wieder Rilke Panther hier. Das ist einer der tollsten Schlager überhaupt, die es überhaupt auf der Welt gibt. Der Rilke Panther? Nee, der eben hier. Frank Schöbel. Schreib es mir in den Sand. Ein Spitzenschlager. Ja, stimmt. Da ich glaube, es gibt nur vielleicht 15 total tolle Schlager. Ja. Und hast du auch so totale Lieblingsschlager? Auf Anhieb natürlich nicht, aber wenn ich höre, aber mein Gott, welche, was hab ich denn? Ja, ich habe irgendwann mein Freund der Baum ist tot. Ja, das, ich habe bei Freitag, Samstag habe ich die ZDF Hitparadennacht teilweise verfolgt und da dachte ich teilweise, mein Gott, Mensch, schöne Lieder. Hossa, oder? Da bist du. Ja, Rex Gildo. Hossa. Zum Beispiel. Der ist doch aber total schrecklich. Wieso das denn? Findest du Hossa total einen tollen Schlager? Also da rein, weil das aus irgendeiner Kindheit herrührt, hat das so. Natürlich irgendwie, macht das ja, Punkte. Ja, aber und schwachsinnig, aber es gibt doch ein paar schöne Schlager. Zigeunerjunge. über Alexandra bist du auch noch nicht hinausgekommen. Marianne Rosenberg. Ja, klar. Oder, was gibt's denn noch an? Ja. Gitte. Also nicht alles, Gitte, aber ein paar. Was heißt, hör doch auf. Wie, so? Natürlich. So, hallo, wie geht es, Robert? Das ist ein total perfider Schlager. Den muss man sich erstmal, wirklich, wenn man sich den mal drin hilft, oh, mein lieber Scholli. Was passiert? Na gut, wir sind ja jetzt nicht hier über Schlager zu reden, sondern dir die Gelegenheit zu geben, hier deine stockkonservativen Nachrichten, die immer das die... Das sind nicht meine stockkonservativen Nachrichten, immer das sind dieselben die Nachrichten. Sind hier. Das sind auch nicht immer dieselben. Wieso, was ist denn neu? Na, die erste Meldung ist halt neu. Außerdem ist es Nacht, verdammt normal, ja. Mann, das habe ich schon gehört, als ich hierher gefahren bin. Ist ja gut. Der ist ja schon längst da. Ja, ich habe hier mal mit dem Rüstungsexporten, ich habe ja geguckt und du machst hast da irgendwie so... Hast du gefunden? Doch, natürlich habe ich was gefunden. Aber? Natürlich gibt's die Meldung. Naja, aber musst du hier irgendwie in das Info rein? Die ist doch aber interessant. Natürlich. Ja, Moment, wie läuft das denn? Du posaunst hier noch raus, boah, Rüstungsexporte haben sich vervierfacht. Ja. So. Und das hört sich dann so an, oh Gott, wir bösen Deutschen oder was. Aber in was für Relationen spielt sich das denn insgesamt ab? In der Relation, dass Solana inzwischen in Kiew eingetroffen die ist. Die Ausfuhren beliefen sich nach Angaben aus Regierungskreisen auf 1,3 Milliarden Euro. 2002 waren es 318 Millionen Euro. Das ist, glaube ich, nicht die Welt. Also für Tabaksteuer habe ich auch sofort rausgeguckt. Wenn ich jetzt mal hier mein Portemonnaie raushole. Allein Tabaksteuer sind letztes Jahr 14,1 Milliarden reingekommen. Nee, das ist doch wenigstens Selbstvernichtung. Dafür ist ja jeder selber verantwortlich. Ja. Das finde ich doch gut. Wenn die Waffenexporte, sagen wir mal, bei Menschen, die sich jetzt die Pistole in den Mund stecken ja, möchten. Oder auch okay, nur diese Zahlen. Ja, okay. Die Zahlen sind ja auch abstrakt. Ich finde eine einzige Meldung, wo steht, von Reuters, wo ein bisschen was mehr Hintergrund steht. Hintergrund kann man es ja auch nicht nennen. Nämlich, das Land mit den meisten Waffenlieferungen aus Deutschland sei Malaysia gewesen. Das südostasiatische Land habe Rüstungsgüter, darunter vor allem Schiffe, für 460 Millionen Euro aus Deutschland erhalten. So. Was macht denn jetzt der Malaise mit meinen Schiffen? Ja, eben, keine Ahnung. Was läuft gerade in Malaysia? Richtig. Wie fühlen die sich? Was ist mit Osttimor? Erfahren wir hier was aus den Nachrichten? Nee. Nein. Aber Herr Solana ist in Kiew eingetroffen. Dazu sind wir verdammt normal. Dass man was erfährt? Ja. Recht hast du. Ja. Dazu sind die Nachrichten nicht da. Nein. Nein. Nein, den Sinn haben sie nicht. Genau. Die sollen einfach aufregen, mehr nicht. Die sollen aufregen. Ja, sie sollen Erregung und unterhalten und dadurch die und Integration nicht zu lang sein. Ja, auf zwei jeden Fall. Sätze. Ach, ist doch scheiß Diskussion. Übrigens hier bei Reuters steht übrigens auch dann wieder was anderes, steht hier deutsche Rüstungsexporte für 7,8 Milliarden Euro in 2003, siehst also du? Völlig andere Zahl. Ich sagte, die verlogene deutsche Waffenindustrie. Laut Bild-Zeitung, ja, sicher. Ja. Die lasse ich nicht standhaken. Ja, und da recherchiere ich doch lieber dreimal nach, bevor ich hier irgendwelche falschen Zahlen veröffentliche. Na, dann sag doch, du hast nur falsche Zahlen vorzulesen. Vielleicht stimmen die Basketballergebnisse, aber selbst da kann man nicht sicher sein. Dann kannst du das beim Wetter schon direkt voranschieben mit den Temperaturen. Wer macht das jetzt mit dem Wetter? Mach. Man ist schon wieder 0.40 Uhr. Gott sei Dank. Mensch, wenn die das mitkriegen. Oh Gott. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Fritz Info. 0.40 Uhr Wetter. Im Laufe der Nacht erwarten uns immer mehr Wolken. Gegen morgen kann es dann im Süden etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 und minus 1 Grad. Am Tag bleibt es bis zum Nachmittag bewölkt, trübe und regnerisch. Kurze sagt Gerald Kötter eigentlich Wetter. Später lockert es dann ein bisschen auf. Kurze sagt Kuttner-mäßig. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad. Und jetzt die Meldung mit bewölkt, trübe, regnerisch, Gerald Kötter Heinrich. Ach, du bist ja ein echter Image-Hengst. Der außenpolitische Beauftragte der EU, Solana, ist in Kiew zu einem neuen Vermittlungsversuch eingetroffen. Er sprach noch am Abend mit dem amtierenden Präsidenten Kutschma. In der Folteraffäre bei der Bundeswehr geht das Verteidigungsministerium neuen Vorwürfen nach. Beide Fälle sollen sich in Baden-Württemberg zugetragen haben. Heute wird sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit den Misshandlungsvorwürfen befassen. Der Bahntechnikkonzern Bombardier will weltweit tausende Stellen abbauen. Laut der Berliner Morgenpost wird das Unternehmen morgen im kanadischen Montreal Details bekannt geben. Im brandenburgischen Hennigsdorf sollen 550 Jobs gestrichen werden. In den USA tritt Heimatschutzminister Rich zurück. Das hat er am Abend in Washington bekannt gegeben. Nach der Wiederwahl von US-Präsident Bush ist Rich der siebte Minister, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin bleiben nach 4 Spielen um den ULEB Cup weiter ungeschlagen. Die Berliner gewannen die Spitzenbegegnung beim griechischen Vertreter Paok Saloniki nach Verlängerung mit 94-88 und übernahmen die Tabellenführung. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck Potsdam zwischen Ludwigsfelde West und dem Dreieck Nutetal. Immer noch möglicherweise verlorene Ladung eines Lasters auf der mittleren und rechten Spur. Dort ein bisschen vorsichtig fahren. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt insgesamt und allgemein. Würdet ihr was ausmachen, mir mal kurz zu erklären, was ein Imagehengst ist? Du, wie du lebst und leibst. Das ist keine Erklärung. Du weißt es ganz genau. Du hast mich hier in das trübe rednerische Image reingedrängt und dich in das locker ich mich auf Image. Das ist, sind Imagehengste. Ich bin wie Schlagsahne. Ja. Jede Menge Luft dazwischen. Genau. Mase mal die Tür auf, bitte. Jupp. Boah, ein Event. Event, das. Umgangssprachlich für kulturelles Ereignis. Und Fritz hat davon gleich einen ganzen Kalender. Der Fritz Eventskalender gewinnt im Advent jeden Tag Tickets für ein Event. Konzerte von den Toten Hosen, Rammstein, Nia, Green Day, The Roots, Scala, Silbermond und den Beastie Boys. Der Fritz Eventskalender. Noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Dreiste Musik? Fritz! Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. Gonna shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. And that ain't too good. Hey Joe, I heard you shot your lady down. You shot her down. Hey Joe, I said, I heard you shot your lady down. You shot her down. Yes, I did, I shot him. You know I'm gonna mess around town. Yeah. Yes, I did, I shot him. You know I'm gonna mess around town. And I gave it a gun, I shot him. Jimi Hendrix in Offenbach. Auch toll, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die Top Ten der Frauensorgen. Weit kommen wir hier heute nicht mehr, oder? Es sind nur 12 Minuten. Ach, Kinder, ich würde am liebsten nur noch Musik spielen. Ja, was soll man machen? Vielleicht sollte man wieder eine Wunschmusik mal in Sendung machen. Hallo, wer bist denn du? Was hältst du davon? Dass du Wunschmusik ist? Ja. Was? Dass du jetzt Musik machst. Na jetzt lohnt's ja auch nicht mehr. Dass man schön mal wieder 3 Stunden nur Musik mache. Nö. Schwupp, raus ist er. Hallo? Hallo. Ich will mich nicht mit Leuten unterhalten, die mich nicht verstehen. Hallo? Hallo, verstehst du mich? Ja, ich jetzt verstehe ich. Ich meine jetzt, nein, nicht so akustisch meine ich nicht, sondern ich meine so seelisch. Ja, so, ich, ja, weiß wie? Ich auch nicht. Ich glaube, so richtig versteht ein anderer den anderen sowieso nicht. Mann, du bist ja aber auch ein anthropologischer Pessimist. Ja. Eine anthropologische Pessimistin reinsten Wassers. Ja, ja. Wie heißt du denn? Jessica. Naja, das hätte ich mir denken können. Die Ossis sagen immer das in der männlichen Form. Ich habe das auch immer gemacht. Irgendwann wurde ich mal darauf hingewiesen, dass das echt scheiße ist. Und dass Wieso ist das echt scheiße? Das hat ja irgendeine blöde Feministin gesagt. Ja, ich weiß. Das war auch eine Feministin. Naja, man muss doch irgendwie das grammatikalische Geschlecht nicht gleich mit Menschengeschlecht gleichsetzen. Ja, aber dann... Hat die Sonne Brüste? Nee. Na, siehst du, oder lange Haare? Ist so Quatsch. Nee, wahrscheinlich nicht. Und der Mond, der Pullern, ist alles Blödsinn. Bei den alten Griechen war die Mondin. Ja, das stimmt. Ja, ist auch schön. Naja, nur ist es so, das Auto ist ja auch nicht niedlich, ist ja auch kein Kind. Nee. Na, ich hab das ja auch nicht gesagt, aber ich... Naja, aber du hast das gleiche gelobt. Ja, ich hab's nicht geglaubt, aber willst du das wissen? Das hast du eben gesagt. Nein, ich hab's trotzdem irgendwann dann mit großem I geschrieben. Hast so geklungen. Nein. Ja, mit großem I schreiben, naja, kann ja machen, wie man will, aber sprechen kann man das ja nicht mehr. Ja, muss man ja auch nicht. Naja. Das war jetzt eigentlich auch egal. Ach, aber ich meine, wenn ich mich jetzt fortschrittlich geben würde, müsste ich immer sagen, die Hörer und Hörer, die Hörerinnen und Hörer. Ja, dann würden sich alle Frauenrechtlerinnen total geehrt fühlen und würden sagen, ja, wenigstens mal einer. Ja, aber toll, ist das hier eine Sendung für Frauenrechtler? Nee. Das ist eine Sendung für Leute, die Flaschen sammeln und Papier zur Sekundärstofferfassung tragen. Ach so. Die sich über die Einführung des Dosenpfandes freuen, weil jetzt irgendwie mehr an Pfandware unterwegs ist. Von der aus man sein Leben, mit der man sein Leben fristen kann. Leute, die irgendwie einen klaren Schnaps ins Bier kippen, weil es besser dreht. So eine Sendung ist es hier. Die kann sich aber noch im Radio leisten. Ist ja nichts für Feinjahrester. Ja, Radio kann man sich heute leisten. Das wird kriegt man von der Sozialhilfe bezahlt, wie auch im Wintermantel. Ach so, na, das ist ja gut. Ja natürlich ist es gut. Irgendwann werden ja Einmalleistungen gestrichen und so. Naja, aber man braucht ja nur nicht alle halbe Jahre ein Radio. Ja, naja, aber... Jetzt reicht doch, oder? Aber schon scheiße, stell dir mal vor, du willst irgendwie deine Wohnung renovieren, weil die so im Arsch ist und das kannst du jetzt gar nicht. Aber wieso ist denn die so im Arsch? Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen zusammenreißen und musst dich immer in die Tapete kotzen, hä? Ich war noch nie in der Situation, dass ich meine Wohnung renovieren müsste. Außer ja, wenn man umzieht. Wenn man umzieht, okay, dann muss man eine Wohnung renovieren. Aber eine Wohnung, in der ich wohne, habe ich noch nie renoviert. Ja, weiß ich nicht, ich kann ja mal irgendwas, oder wenn du halt ausziehst, dann wird's dir trotzdem nicht mehr bezahlt ab nächstes Jahr. Na, musst du eben nicht ausziehen. Ja, toll, willst du ewig in der gleichen Wohnung? Ja, mich sollen sie da mit den Füßen zuerst raustragen. Naja, natürlich. Ja. Was denn? Naja, muss ich irgendwie immer umziehen. Ah, nee, Mitte ist wieder total, Prenzlauer Berg ist total out, ey, ich muss nach Mitte ziehen. Oh, Mitte ist total out. Ich muss jetzt in Friedrichshain ziehen. Oh, Friedrichshain ist total out. Jetzt ist Kreuzberg wieder angesagt. Oh, nee, Kreuzberg sind hier viele zu viele Türken. Ich muss nach Schöneberg ziehen. Ach, oh, nee. Jetzt auch scheiße. Naja, ist doch Blödsinn. Es gibt aber Umstände, aufgrund denen man umziehen muss. Irgendwie, das ist ja nicht immer so, dass das nur was... Naja, nur weil der Nachbar vielleicht irgendwie seine Frau schlägt und derart den Lärm macht, dass man nicht mehr ruhig schlafen kann. Ja, stell mal kann. Vor, dich schlägt deine Frau. Naja, na gut, dann müssen die ringsrum ausziehen. Okay, dafür hätte ich Verständnis. Nein, stell mal vor, deine Frau schlägt dich. Nee, finde ich nicht schön. Ja, und ich muss dann umziehen, weil meine Frau mich schlägt? Ja, kann ja sein. Nee, gar nicht, dann wird die Alte rausgeschmissen. Nein, es gibt ein Wegweisungsrecht, da muss das nicht mehr so sein. Wieso ein Wegweisungsrecht? Ja, das ist ein Recht, wo die Frauen die Wohnung, also in Hamburg... Dann gehe ich ins Männerhaus, wenn meine Frau mich schlägt. Gibt es auch ein Männerhaus? Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Naja, dann gehe ich ins Tralala nach Halle. Das ist praktisch so eine Art Männerhaus. Das ist bestimmt die beste Idee. Das ist oder? Das ist eine spitzen Idee. Ja, doch. Genau, ja. Da sind doch die Rotweinvorräte verstauben da gerade. Ja, ich meine, ich bin zwar eigentlich auch kein Rotweintrinker, aber zur Not, in der Notfrist der Teufel fliegen, oder? Ja, deswegen. Genau. Ach, Doch, mein sag mal, wie heißt du überhaupt? Habe ich doch schon mal gesagt. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja, das ist halt dein Problem. Natürlich ist es mein Problem. Ja, deswegen frage ich ja auch. Ja, ich muss dir das ja jetzt nicht nochmal sagen. Naja, natürlich. Dann nenne ich dich jetzt eben Jeanette. Jessica. Ja, Jessica, da siehst du, hast du Pech gehabt. Ja. Nee, hast du Glück gehabt, sonst hätte ich dich jetzt die ganze Zeit Jeanette genannt. Oh Gott, nee, bloß. Ja, ich kann dich auch Sandra nennen, wenn ich will, oder Mandy oder Svetlana. Ja, mach das. Svetlana alles nicht. Ja, Svetlana wollen sie alle heißen. Ja, komisch. Nicht, aber bei mir hilft es nicht. Svetlana wird nur ganz selten vergeben. Aha, schade. Ja. Mensch, da bin ich jetzt wirklich ziemlich traurig. Genau. Ja, da hast du schon auch gleich wieder volle Runde Pech gehabt. Ja. Ja. Voll angearscht. Na, so direkt würde ich es nicht ausdrücken. So, Jessica. Ja. Was? Ja, was ist denn jetzt los? Ja, Frauensorgen oder was? Naja, Frauensorgen oder was? Ja, Mann, sag mal, die Sendung ist hier gleich zu Ende. Ja, Mensch. Sag mal, das Tempo hast du aber ohne erfunden. Mann, das Schnellsprechen ist deins auch nicht. Nee. Nee, merke ich schon. Du machst es ja schon. Naja, muss ich ja. Ja, man muss ja auch immer so einen Gegensatz haben. Naja, damit irgendwie eine bestimmte Wortzahl pro Sendung erfüllt wird. Ja, deswegen. Sonst gibt's Abzug hier. Ja, dein Liedchen kommt doch jetzt noch, ne? Ja, kommt noch, klar. Ja, gut, das ist gut. Das ist eine klassische Frauensorge, oder? Ja, dass das Liedchen nicht mehr kommt. Dass das Liedchen nicht kommen könnte. Ja, das wäre ja, echt schlimm. Einmal habe ich das gedacht, da war irgendwie schon kurz vor eins und habe ich gedacht, Mensch, spielt er das noch? Mensch, das Liedchen. Ja, das Liedchen, das ist ja eine Frauensorge. Ja, ja. Na, das ist doch schön. Mhm. Na gut. Ja, das kommt aber, das Liedchen. Aber du wolltest jetzt noch eine Frauensorge. Also, es ist ja irgendwie zu faschistisch und zu macho-mäßig, oder? Nee, ich bin nicht so eine Frauenrechtlerin, Mann. Na klar bist du, Ditte. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Ich wollte mir diesen Schuh nie anziehen. Jetzt hör mal auf damit. Natürlich, ja? Du hast aufs große I bestanden. Jessica. Ja, ich weiß, ich glaube, Frauen sind im Suff, wenn sie saufen, glaube ich, eher depressiv und Männer sind eher aggressiv. Ich nicht. Nee? Nee. Was bist du denn dann? Na, ich saufe, weil ich depressiv bin. Ach so. Um dann festzustellen, dass ich immer noch depressiv bin. Ja, naja. Ohne mich noch zu irgendeiner Form von aggressiver Handlung aufraufen zu können. Aha. Das ist auch scheiße. Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Ja, wo man denkt, ach man, ich bin auch nur ein halber Mann. Praktisch. Ich kann ja nicht mal aggressiv sein, wenn ich besoffen bin. Kacke. Ja, Mensch. Ja, das Leben ist so hart. Ja, das ist ja alles auch nur Klischee irgendwie. Ja. Dieses ganze Komische. Ja, aber da lebt man ja im Klischee. Ja, schon. Aber man könnte sich ja auch versuchen, daraus zu befreien. Ja, man könnte so ganz anders sein. Aber was stellt man fest? Man ist ein spießiger Radiomoderator. Ja, das ist... Oder eine spießige Jessica. Ich bin ja nicht so spießig. Natürlich. Nein. Natürlich. Na eben, bist du noch nicht im Manze und jetzt bist du nicht spießig? Bist alles nicht. Was bist du denn? Ich bin gar nichts. Genau. Ich habe gerade eine Identitätskrise. Ehrlich? Ja. Wieso denn? Ja, weil ich bin gerade umgezogen und das... Na, siehst du, umgezogen? Wieso denn? Ja, weil ich angefangen habe zu studieren. Ich bin von Hamburg nach Berlin gezogen. Was studierst du denn? Sozialpädagogik, das merkt man doch. Ja, stimmt, merkt man. Von Hamburg nach Berlin? Ja. Ach, und jetzt fehlt dir das Wasser, oder? Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Mir fehlen... Ich suche mal ein paar nette Leute, weil Sozialpädagogen sind irgendwie... Ach, findest du nicht. In Berlin findest du keine netten Leute. Die betrachten mich immer als ihren Berufsgegenstand. Nee, da sind nur marodierende Kaputtnicks unterwegs. Oder Juppies. Ja, das merke ich schon. Ja, oder eben Leute, die am Sonntagabend bei Sabine den Ehrgeiz haben, am Sonntagabend bei Sabine Christiansen zu sitzen. Ja, ich suche immer ein paar richtige Punker noch, aber ach, irgendwie gibt es das gar nicht mehr. Es gibt nur noch so eine komischen... Nee, gibt's nur noch so als Folklore-Truppen. Also was früher die Sudetendeutschen waren, sind heute die Punker. Quasi irgendwie lustig anziehen und von früheren Zeiten schwärmen. Ja, genau. Naja, oder? So ist es. Ja, ist ein bisschen traurig. Gott, jetzt komme ich hier voll auf die Gerald-Kötter-Heinrich-Schiene und werde bewölkt, trübe und regnerisch. Okay. Nee, und da wollte ich eben noch so schön auflockern, aber... Tja. Tja, scheiße! Ja, scheiße ist. Ja, scheiße ist. Ja. Ja, dann dachte ich, spiele ich vielleicht noch als letztes eine lustige Musik? Aber dann, das Lied noch. Ja, das Lied kommt doch noch. Ja, ist ja gut. Ja, nicht vergessen. Ja, das Lied kommt noch, aber vorher nochmal was Lustiges. Ja, dann macht es. Von den Surbiers. Ja, macht es. Seit wann wohnst du denn hier in Berlin? Ja, seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten? Aber warum sprichst du denn kein bisschen so Hamburger Platt oder wenigstens so Spitzer-Style-mäßig? Ja, weil ich schon mal früher in Berlin gewohnt habe, weil ich schon überall gewohnt habe. Wann hast du denn mal früher hier in Berlin gewohnt? Vor 2 Jahren, da haben meine Eltern hier gewohnt und ich war in Hamburg. Ja. Und jetzt bin ich auch nach Berlin gezogen und dann habe ich auch mal in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt, überall. Du bist aber auch ein ruheloser Charakter, warum denn? Ja, weil haben dich überall die Gläubiger verfolgt, oder was? Ich war in Hamburg im Internat. Na ja. Im Internat? Ja. Richtig so vorleben Leute-Internat? Nein, ich bin blind und deswegen war ich im Internat. Ach so. Ja, und dann war ich in, und deswegen war ich in Hamburg. Und dann bin ich wieder nach Berlin gegangen, und um jetzt hier irgendwie zu studieren. Ja. Ja. Ja. Ja. Das war auch gerade nicht so toll alles. Nee. Nee. Oh nee, das klingt aber auch sehr bewölkt, trübe und regnerisch. Ja, ne? Aber ja. Passt ja wenigstens zum Wetter. Ja, na und passt zu mir. Und zu Gerald Kötter Heinrich. Jessica, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen mit heiterer Kinder. Jetzt machen wir hier Schluss. Hallo, ist Schluss. Die Sendung ist aus. Die Sendung ist aus. Na, Konfuzius hier. Ja, na, trotzdem ist die Sendung aus. Aus, die Sendung ist aus. Man guckt noch. Aus, Schluss hier. Tschüssi. Aus, die Sendung ist aus. Hey, schade, ich wollte dir noch helfen. Aus, aus, aus. Aus, aus, aus. Oh nein. Aus, aus, aus. Aus, aus, aus, aus, aus. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus, aus, aus, aus, aus, aus, aus, aus. Aus. Hi. Aus, aus. Mensch, Kuttner, schönen Dank. Mann, wofür denn? Na, für den Tipp mit dem bulgarischen Schlagern, ich geh da hin. Naja, genau, bis okay, auf Kirov, da muss man noch hin, genau. Aus, aus, aus. Tschüss, aus. Aus, aus, aus, aus. Aus. Tschüssi, ey, das Spiel ist aus, aus, aus. Aus, aus. Wie sieht's aus? Ja, aus, aus, aus sieht's aus. Aus, aus. So, Kinder, jetzt nochmal die Surbiers und dann ist aus, aus, aus. Nun gut, Kollegen, ihr seid heiß. Stellt euch auf und lasst es beim Quertanz für alle Sorgen vergessen. Ihr müsst jetzt hier buschen, sucht euch eine Braut. Und wenn ihr keine findet, alleine geht es auch. Wenn ihr keine findet, alleine geht es auch. Los jetzt, ihr Mädels, hebt das linke Bein, tanzt aus der Reihe, ja so ist es fein. Ihr müsst putzen, bis in den Morgen hinein. Lasst es wunderschön, fiddle die Mädel, mit Hand zu sehen, wie sie alle tanzen und sich im Kreis rollen. Und das ist schön, und Marie war am Tanzen mit Emi. Kreuz und quer, kreuz und quer, denn ich glaube, das ist nicht schwer. Deine Partner, reiße nichts herum. Tanzen schwimmig und tanzen mit Schwung. Tanzen schwimmig und tanzen mit Schwung. Los jetzt, ihr Mädels, hebt das rechte Bein. Tanzt aus der Reihe, ja so ist es fein. Ihr müsst hüpfen, bis in den Morgen hinein. Das ist wunderschön, wie sie alle dancen und sich im Arm zu nehmen. Und das ist schön. Er soll der reichste Mann der Schaffern. Er ist der reichste Mann. Jetzt ist Benjo! Sag mal, Spieler Benjo! Wir spielen Gitarre wie Johnny Cash und Pferde! Mensch, Paul, das ist ja fast wie im Sattel! Reiß dir nichts herum, tanzen schwindig und tanzen mit Schwung. Tanzen schwindig und tanzen mit Schwung. Und jetzt die Mädels, hebt das rechte Bein. Tanzt aus der Eier, ja so ist es fein. Ihr müsst hupfen, bis in den Morgen hinein. Schieß ihn ab! Das ist wunderschön, anzusehen, wie sie alle tanzen und sich im Glas. Und es ist schön, aber ja. Kann er nicht schon sagen. Trotz und quer, Mensch, Cowboy, das ist nicht schwer. Alle Querköpfe tanzen den Quertanz! Ich möchte nur einmal tanzen mit dir! Einmal! Einmal mit Marie! Hi! Kuttner? Hallo? Hallo? Ja? Ja, hallo? Wer ist denn da? Ja, Markus Klaus. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie bitte an die Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Smoke.